Moin moin und hallo, herzlich willkommen zur akustischen E3-Berichterstattung des Game One Plauschangriffs. Naja, ein bisschen was anderes ist es dieses Mal. Wir haben uns in zwei großen Videorunden zusammengesetzt und über die Highlights der E3 2014 gequatscht. Davon hört ihr gleich die erste Runde. Dieses ist aber hauptsächlich als Video entstanden. Das heißt, unsere Diskussion hat leicht Bezug auf die Sachen, die wir dort gesehen haben. Ich habe das ein bisschen runtergeschnitten, ein bisschen eingedampft und hier als akustische Version nochmal bereitgestellt, die man auch im besten Fall ohne das Video genießen könnte. Wenn ihr das Video aber sehen wollt, ist es gerade online auf GameOne.de. Heute gibt es Teil 1 mit den Highlights von Microsoft, von Sony, von EA und Ubisoft, und der Rest vom Fest folgt dann im besten Fall morgen. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, zum E3-Trailer-Zirkel von rechts nach links: Fabian, Gregor, Simon und der Nils. Ich dachte, du hast gerade überlegt, wie der Nachname ist und hast dich dann entschieden, nur die Vornamen zu nennen. Ja, vielleicht war es aber auch nicht die von allen. Gregor. Fabian Käufer, Gregor Katsios, Simon Kretschmann, Läufer. Nils Brumhoff. Sehr gut. Gut. Bitteschön. Um hier diese Bedenken nochmal vom Tisch zu wischen. Wir machen Folgendes. Ihr wisst ja, von Dienstag bis Donnerstag ist in Los Angeles die E3, und im Gegensatz zur Games Convention gibt's da ja immer, oder Gamescom, wie sie heißt, gibt's da ja immer coole neue Trailer, und man hat jedes Jahr aufs Neue die Hoffnung, dass Half-Life 3 oder irgendwas anderes Cooles kommt. Die Messe mit echten Neuerungen, wo wirklich was erscheint. Ist ja tatsächlich so. Ja. Ist so. Und aber ab und an gibt es auf der Gamescom auch mal was Schönes. Ja, ab und an. Ein bisschen so die Resteverwertung, wo sie nicht fertig geworden sind zur E3. Ja. Das Gefühl habe ich oft auch. Zwei Monate später. Ja. Da wird dann auch mal so ein Map-Pack oder so auch mal schön ausführlich noch in einem Trailer oder so aufgeführt, der sonst untergehen würde. Obwohl dieses Jahr, glaube ich, eine Handvoll Sachen, auf die ich mich hier bei der E3 gefreut habe. Ich weiß, ihr beide habt, glaube ich, jetzt noch nicht viele Trailer gesehen oder so. Wir sind extra relativ jungfräulich, und wenn ich hier drauf gucke, was wir geplant haben, wow, da freue ich mich drauf. Ja, und lieber auf jeden Fall eine Handvoll Sachen, die noch bei der Gamescom interessant werden. Sowas wie Quantum Break beispielsweise werden wir heute nicht sehen. Ich kann ja vielleicht nochmal erläutern, wir haben uns jetzt überlegt, wie wir das am besten aufteilen, und haben das so ein bisschen nach Publishern und Systemen gemacht, und weil Microsoft ja die erste Pressekonferenz hatte, geht's auch los mit den Sachen von der Microsoft PK. Allerdings haben sie da auch viele Multiplattform-Spiele gezeigt, die kommen dann erst ein bisschen später, und wir beginnen jetzt mit den Sachen, die wirklich exklusiv für Xbox One erscheinen in den nächsten Monaten und auch noch im nächsten Jahr. Und es geht gleich mit was los, wo ich dachte, dass Simon das ziemlich cool finden wird. Weil ich finde es selber auch ganz cool, obwohl ich nicht der größte Halo-Fan bin. Ja. Das ist nämlich die Halo Master Chief Collection. Was muss ich mir darunter vorstellen? Weiß ich nicht. Das sprechen wir danach. Wir gucken Bin sehr gespannt, wie deine Antwort ist. Es ist hoffentlich nicht irgendein komischer DLC-Crap oder so Minigames oder Avatar-Spiele. Ich bin gespannt. Kommt da noch was? Darf ich eine Theorie äußern? Du weißt ja wahrscheinlich schon viel mehr. Oder, Fabian? Ja, ich weiß, was es ist natürlich. Was ist es? Also es wirkt jetzt so ein bisschen für mich wie Assassin's Creed, die verschiedenen Zeiten, die man sich so anguckt und durchlebt, um irgendwas ja auch rauszufinden, zu lernen, als ob es irgendeine Situation geschaffen wird, wo man, es war kein menschlicher Protagonist, den man da hauptsächlich gesehen hat, glaube ich, der mit dem breiten Gesicht, ich glaube, das war eher irgendwas anderes, ohne dass ich jetzt mich damit auskenne. Der quasi irgendwas rauskriegen muss und dadurch nochmal spezielle Stücke aus den ganzen Halo-Teilen durchlebt und durchspielen kann und vielleicht in irgendeiner Form verändern kann. Ich weiß es nicht. Es wirkt auf mich so ein bisschen in diese Richtung. Es ist nicht schlecht auf jeden Fall dort. Also rein jetzt ohne natürlich den das, was auf der Präse nachher noch gesagt wurde, was der Inhalt dann wirklich ist davon. Es ist eine HD-Collection von Halo 1 bis Halo 4. Das haben wir gewartet, ähnlich wie das erste Halo Anniversary, also dass du auf Knopfdruck von der alten SD auf die HD-Grafik umschalten kannst. Halo 2 wird das jetzt auch bekommen, dieses Treatment. Und dazu kommt Halo 3 und Halo 4, alle in einer Disc für die Xbox One. Plus, das ist, glaube ich, das, was darauf hinausgespielt hat, du wirst die Kampagnen, die Singleplayer-Kampagnen, dir bestimmte Missionen, also fast alle Missionen, glaube ich, aber dann eine Playlist machen können, dass du bestimmte Teile sozusagen hintereinander spielen kannst. Ich will zum Beispiel den Anfang von Halo 1 spielen und dann mache ich Playlist das Ende von Halo 3 und so weiter und so fort. Oder? Okay, cool. So war es doch. Ach so, hast du es gedacht? So im Detail habe ich mich gar nicht drüber informiert. Ich finde die Theorie von Simon aber ganz interessant, dass sie noch so eine Art... Ja, aber es sieht nicht so aus danach. Naja, vielleicht bauen sie ja noch so ein Story Überbau drumherum. Vielleicht ist da wirklich ein Story-Überbau und das ist das Menü, dass du tatsächlich diese Person hast, die dann die Reminiszenzen an die alten... Die wühlt sich durchs Archiv. Das ist ein neuer Supersoldat, und der geht an den Rechner mit den aufgezeichneten Missionsbriefings. Aus seiner Sicht. Und guckt sich das alles an. Netter Story-Oberbau, cool. Also vielleicht für das, ja, für ein Remake. Ich hoffe, dass es nicht nur das Menü ist, in anderer Form sozusagen. Aber also hier steht, also okay, das hat ja der Fabian gemacht, aber Sammlung von Halo von 1 bis 4, also für mich klingt das auch wie so eine aufgepeppte Spielesammlung. Ich finde das aber cool. Ich meine, also, es ist aber schon viel Umfang und ich glaube, es sind auch alle Multiplayer-Maps und sowas dabei. Ja, was nicht mit dabei ist, sind ODST und Halo Reach sind nicht mit drin, soweit ich das gesehen habe. ODST fand ich auch nicht so gut. Ja, aber für die Gesamtstory. Halo Wars auch nicht. Halo Wars auch nicht. Entschuldigung. Also man muss mal ehrlich sagen, also die Marke Halo ist natürlich auch so ein bisschen eine der stärksten Marken, gerade weil es jetzt auch viel um Exklusivität geht in Rivalität mit Sony. Und das ist jetzt ein Zeitraum, wo es noch kaum Spiele gibt, die jemandem eine Entscheidungshilfe sind, kaufe ich mir eine Xbox oder kaufe ich mir eine PlayStation. Das hat für mich auch so ein bisschen den Geschmack, okay, das ist jetzt unsere stärkste Marke, wir machen irgendwas Neues mit Halo. In Wirklichkeit sind das aber nur so ein bisschen der Mörtel zwischen den einzelnen Halo-Bausteinen, der das so ein bisschen zusammenhält, aber de facto viel Neues aus dem Halo-Universum bietet das ja nicht. Nee. Ja. Aber selbst ich musste sagen, ich war vorher echt, ich habe versucht, mich diesmal nicht von Halo wieder hypen zu lassen. Und das hat mich jetzt auch nicht mega gehypt, aber ich werde wahrscheinlich doch die alle nochmal gerne in mega fette Optik, wenn es wirklich mega fett ist, spielen wollen. Aber das ist genau der Punkt. Ich glaube nicht, dass es mega fette Optik ist. Ja, nur weil es HD ist, heißt es ja nicht, also dass es mega fett ist. Also ja, das stimmt. Dann würde ich auch nicht wahrscheinlich. Es war zumindest, ich glaube, man kann das erste Halo Anniversary wirklich als Anhaltspunkt nehmen, dass du auch, wie bei dem Monkey Island, mit Knopfdruck auf die alte wechseln kannst, aber die trotzdem einen guten Schuss Politur drüber gemacht haben. Ja, aber jetzt Xbox One halt. Wie viel Xbox One Qualität da noch rauskommt, kann ich natürlich jetzt nicht direkt sagen, weil also ich da... Gerade so da fällt es ja auf, wenn es wirklich nur HD ist, nur das alte noch also mal hübscher. Das muss schon eigentlich von Grund auf neu gebaut werden und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Selbst Halo 3 müsste mittlerweile, also so gut das 2007 ausgesehen hat, das müsste eigentlich auch jetzt nochmal einen richtig fetten Anstrich bekommen, damit es dann nach was ausschaut. Ich will auch nicht meckern, aber so richtig geil hat Halo eigentlich nie ausgesehen. Das Design hat mir immer besser gefallen als die Grafikqualität an sich. So. Ich fand Halo 4 aber ganz schön. Das hat einen hübschen Stil gehabt. Es war auch nie hässlich. Also das kann man auch nicht sagen. Was aber sehr gut ist, ich als jemand, der die Halos eigentlich nicht wirklich gespielt hat, den ersten ein bisschen, in jetzt wohl Full HD, so wie es sein wird, und 60 Frames pro Sekunde, was ich super wichtig für einen Shooter finde. Das wird sich ganz anders anfühlen. Ja, das wird vor allem auch etwas sein, ich glaube speziell, weil ich der Singleplayer-Gamer bin, dann um die Story nochmal richtig zu erleben, wenn ich eine Xbox One hätte, nach der Microsoft-Pressekonferenz ist es sogar wahrscheinlicher, dass irgendwann eine kommt, das wäre ein Titel, den ich auf jeden Fall mitnehme. Was mich noch interessieren würde, ist der Multiplayer-Modus für alle Teile dabei? Wahrscheinlich angeblich nicht. Ja, doch. Ja, weil dann ist es natürlich krass, da müsst ihr euch das wirklich wie militärischen Superstützpunkt vorstellen für Microsoft. Auf der Xbox One einfach, hier ist jetzt das Halo-Universum nochmal in der aktuellsten Version mit den Multiplayer-Modi und allem, weil das spielen ja immer noch absurd viele Leute und irgendwie ist es nur geschickt, das direkt auf alle mit möglichst wenig Verlusten irgendwie rüberzukriegen auf die Xbox One. Ich will nochmal auf das kommen, was Nils eben gesagt hat. Es stimmt natürlich, da ist jetzt nicht wirklich viel neuer Content da drin, aber eigentlich ist es natürlich auch nur um 2014 was im Halo-Universum zu haben, weil das erscheint schon im November, bevor dann nächstes Jahr Halo 5 Guardians kommt. Und es hängt auch ein bisschen damit zusammen, weil alle Leute, die sich diese Master Chief Collection kaufen, die erhalten dann Zugang zur Multiplayer-Beta von Halo 5 Guardians. Und da gibt es auch einen kleinen Trailer zum Multiplayer-Ding, wobei das mehr ein Teaser ist. Vielleicht können wir uns den ja jetzt mal hier danach anschauen. Okay. Starting at $3.99. Okay. Wir bereiten uns vor, dass es mature-rated wird. Ready! Let's move! Ja! Fuck ja! Fuck! Okay, also von erst Render-Trailer zu, hat ja allein dieser Sprung ausgereicht, zu Fuck ja zu kommen. Ja. Was war's denn jetzt? War das übrigens eine 3-Punkt-Landung? Haben die es wirklich gemacht? Ich glaube schon. Natürlich, der kann nicht, also es ist die, ja, es ist eine 3-Punkt-Landung. Das ist der Standard, der im Standard, der kann Anzug eingebaut ist. Ja. Auch wenn er Treppen runtergeht, sieht es so aus. Ja, und warum hast du jetzt gerade Fuck ja, weil er ins All gesprungen ist da, oder was? Nee, weil das ist einfach der Speed und die Power ist, die ich irgendwie von einem Panzeranzug erwarte, so, dass er sauschnell ist, zum Beispiel. Das erwartest du von einem Panzeranzug? Nein, ja, wie heißen die Dinger? Mechanischer Suit um einen rum, der auf Geschwindigkeit und Stärke basiert. Der hat jetzt nicht Raketen, der hat, wenn es einfach ein Panzer wäre, okay, dann hätte er irgendwelche Projektile und Kram, aber das ist halt immer noch ein Anzug nur und dann musst du halt einfach schnell sein und irgendwie, und mir war Halo immer zu langsam. Und so. Mhm. Also ich bin gespannt, wie sie das Geschwindigkeitssystem hier machen. Ihr Springen ist halt Sprint. Nicht. Ja, aber das erst im Reach dann. Und ich finde das nicht so geil. Nein, okay, du hast recht, es gibt eine Sprint-Taste. Ich fand, er war trotz allem zu langsam. Ich kann es nicht anders erklären. Ich fand es geil, Entschuldigung, wenn ich das nicht anders beschreiben kann, als dass mich die Explosion der Geschwindigkeit hofft, dass es, ich hoffe, dass es ein bisschen anders sich spielt als die aktuellen Teile. Glaube ich aber auch, weil da ja auch steht Arena-basierter Shooter und mit 60 Frames und es suggeriert auch ein bisschen, dass es etwas mehr auf Geschwindigkeit geht. Ich finde, es wirkt sogar fast ein bisschen so Unreal-mäßig. Wie er sich so an die Wand schabt. Ja, genau. Vanquish ist auch ein gutes Beispiel, ist ja auch sauschnell. Ist das denn was jetzt, das war jetzt so eine Weltraumspiele, Weltraum-Arena, wo die gegeneinander antreten, beißt sich das nicht irgendwie mit der Halo-Storyline, haben wir Zeit, um Turniere auszuüben, wenn die Menschheit in Gefahr ist? Das wird ja immer als Hologramm-Spiele verkauft. Also entweder kann es ein Trainingszentrum sein für die Soldaten oder der Krieg ist vorbei und die ganzen arbeitslosen Soldaten verdingen sich jetzt damit, dass sie in Arenen Geld verdienen, wo illegale Wettkämpfe und Wetteinsätze und so. Starship Troopers rückwärts, also die enden mit dem Spiel gegeneinander und fangen nicht damit an. Oder es ist halt ein Trainingsprogramm, nicht ein Trainingsprogramm, sondern es ist ein Spiel, was die User in der Zukunft spielen, wo sie natürlich auch, wie wir auch, die alten Kriege nochmal zocken. Mhm. Und in dem Fall ist es dann halt die Zeit, die Spartan Wars. Nenne ich sie jetzt einfach. Ja, dann, da gibt es dann auch so Diskussionen bei so Anne Will und die Gewalt nicht eher fördert. Du meinst Cyber Anne Will. Ja, und wenn immer irgendwo ein Planet Amok läuft, dann wird es wieder rausgekramt. Ja, diese kleinen Außerirdischen, diesen explodierenden Dinger da, die so. Sollen wir weitermachen? Ja, halbe Stunde Halo reicht. Hat nämlich ein bisschen mehr Substanz jetzt auch als der letzte Trailer. Wir haben jetzt wie lange geredet? Über drei Minuten über Trailer. Über 48 Sekunden Trailer haben wir sehr lange gesprochen. Da hat es doch wieder funktioniert eigentlich, ne? Ja. Jetzt kommt was Längeres, wo man noch mehr vom Spiel sieht. Und ist auch exklusiv für Xbox One. Ich glaube, das ist auch so ziemlich das Spiel, was eigentlich Fuse werden sollte. Ne, Insomniac Games sitzt ja hier dran. Ja, und Fuse war ja dieser Multiplayer-Shooter, der ursprünglich mal ja diesen Comic-Look hatte. Kann sich vielleicht noch jemand erinnern, der hieß Overstrike damals. Nee. Ne? Und es war so ein bisschen so auf Comic-Style gemacht. Da haben sie gesagt, nee, Comic funktioniert nicht, lass uns Soldaten nehmen und knallharte Dude-Bro-Geschichten. Mhm. Aber dann ist das Ding gefloppt. Jetzt können die mit Sunset Overdrive endlich sich mal ein bisschen austoben. Und sie machen sich ja selber jetzt wieder drüber lustig, dass sie vorher so ein Soldatenspiel gemacht haben. Ja. Ich muss auch sagen, die haben das schon gut gemacht, dass sie noch diesen Gameplay-Block reingebaut haben. Aber ansonsten würde ich dem jetzt recht zwiegespalten gegenüberstehen, weil ich finde den Ansatz zum einen lustig, aber ich finde auch diesen super witzigen Helden und so, das kann auch schnell nach hinten losgehen, dass es nicht so lustig ist, wie die es gerne hätten. Aber das Gameplay, finde ich, sieht echt cool aus. Also, ein gutes Beispiel. Man hat gesehen, wie es läuft. Und das ist, ich glaube, es wiederholt sich sehr schnell, weil das Gemetzel irgendwann halt auch langweilig wird, aber vielleicht mit coolen Missionen und witzigen Einlagen dazwischen. Das meine ich, das ist so... ich rede mal über Left 4 Dead, aber einfach auch, weil es so geil ist, weil die Langzeitmotivation so geil ist. Und wenn du halt so rumläufst und Open World hast und kannst einfach ein paar Zombies schnetzeln und merkst, oh, das ist lustig, ich kann ein bisschen rumturnen, das ist am Anfang, glaube ich, ganz cool, aber ich glaube, dass man relativ schnell den Spaß an diesem Ding verliert. Und bei Left 4 Dead zum Beispiel hast du auch irgendwie coole Level, coole Zombies, aber du hast halt ein sehr gut funktionierendes Gameplay, also eins, was auch mit einem anderen Skin oder so funktionieren würde, weil es einfach geiles System ist. Und ich glaube, das ist aber leider nicht sowas. Ich glaube, das ist eher so Open-World-mäßig. Aber weiß man ja nicht, ne? Auf jeden Fall würde ich mir mehr als nur anschauen. Ich auch. Ja. Das ist cool. So eins, das ist genau das, was ich auf der Xbox One gerne haben wollen würde. Kurze Frage, weil ich das auch hier sehe. Spielt in einem knallbunten Freizeitpark, da ist natürlich die Frage, wie groß der wohl ist, wobei Parks ja auch verdammt groß sein können. Das stimmt. Man weiß ja auch nicht, ob es der einzige Schauplatz ist. Es war nur eine Info darüber, dass es... Die sagen ja, es ist eine ganze Stadt. Das heißt ja Sunset City. Sunset Overdrive. Ja, Overdrive, stimmt. Vielleicht gibt es ja auch, außer dem Freizeitpark. Ich habe das Wort vielleicht falsch interpretiert gerade. Ja, na gut. Wollen wir weiter gucken? Ja. So, jetzt werden wir gleich quatschen über Forza Horizon 2 auf der Xbox One. Ich wundere mich gerade ein bisschen, weil das Spiel kommt ja jetzt schon am 30. September und gefühlt ist die Xbox One ja noch voll neu und da hatten sie halt schon Forza 5. Deswegen kommt es jetzt gefühlt so ein bisschen ganz schön bald, dass sie jetzt schon Forza Horizon 2 halt nachschieben. Na gut, das Gefühl bei Forza 5 war, dass du ja eh nur ein Viertel des Spieles erworben hast, wenn du es gekauft hast und den Rest per DLC holen musst. Vielleicht haben sie gesagt, wollen wir mal ein vollständiges Rennspiel rausbringen. Ja, vielleicht können die auch wirklich viel benutzen daraus, was sie halt für Forza 5 gebaut haben oder was auch immer oder das Physikmodell und dann kannst du wahrscheinlich das Horizon 2 dann relativ schnell darauf aufbauen und dann machen. Ich denke, die Autos, die Modelle, die sind ja oft immer so auf HD schon getrimmt, die kannst du mit Sicherheit verwenden. Es kann bestimmt auch so eine leichte, dezente Klatsche gegenüber Sony sein, die immer noch nicht mit Drive Club rausgekommen sind und immer noch so, nicht so ein richtiges Timetable haben. Und jetzt hat die Xbox One schon zwei große Rennspiele. Dann also Zumindest, wenn ich eine One hätte, das wäre auf jeden Fall ein Titel, den ich mir auch mal notieren würde. Stimmt. Ja. Möchtest du auch noch was sagen, Nils, dazu? Nö, ich bin einfach kein so großer Rennspiel-Fan. Ich mag lieber so, ich weiß gar nicht, wer es gerade gesagt hat, du, glaube ich, mit Arcade. Ich mag lieber ein Mario Kart oder so, wo du so kurzweiligen Spaß hast. Ich brauche keine super realistische Grafik und kein Car-Porn. Ich bin niemand, der sich irgendwie darauf aufgeilen kann, wie realistisch irgendwelche Modelle dargestellt werden, weil ich da gar nicht so ein Faible für habe. Aber deswegen, ich stehe eher so auf Funracer, wo man, den meisten Spaß hatte ich immer noch irgendwie, wenn wir bei einem von uns zu Hause zu viert Double Dash gespielt haben. So, das waren immer noch für mich die besten Zeiten. So, und einfach, jeder hat ein Pad und jeder ist sofort drin. Es gibt auch, weißt du, bei solchen Spielen, da, wenn du das mit einem Trans spielst oder so, dann hast du keine Chance. Mario Kart ist so darauf relativ gut balanciert. Also man hat auch eine Chance, wenn man nicht perfekt ist. Oder auch diesen Modus, wo man bei Double Dash hinten drauf sein konnte, zu zweit auf einem Kart und so. Weiß ich, sowas macht mir irgendwie mehr Spaß. Da brauche ich, sowas ist nicht so mein Ding. Ich würde es mir auch nicht holen, einfach nur, weil ich auch nicht so abfahre und es ähnlich sehe wie du. Aber eine Mischung aus dem Spiel und Sunset Overdrive zum Beispiel, irgendwas Abgefahrenes in der Rennspielwelt, das würde ich mir, die Grafik muss fett sein und ich will das Gefühl haben, okay, es ist nicht nur schöne Bergstraßen und dann Tunnel und dann stimmt, irgendwie, das habe ich alles schon so oft gehabt. Es fehlt so ein abgefahrener bisschen, Shit, wäre mal toll. Bisschen so die Varianz, wie ist das auf der PlayStation 2 Automodelista, falls du dich daran erinnern kannst, dieses Cell-Shading-Rennspiel von Capcom, wo die Grafik komplett auf so animiert Cell-Shading gewesen ist. Ja, das klingt es, was. Es ein Lied dort drin gab, was ein Sample benutzt hat von der deutschen Apothekenwerbung. Für Nebenwirkungen und Punkt, Punkt, Punkt, fragen Sie an Arzt oder Apotheker, war das Sample im Song. Das fand ich immer sehr abstrus. Es ist wirklich. Das sind Japaner, ne? Aber auch ganz aber geil. Aber finde ich eigentlich ganz gut. Ich hätte auch mal gern wieder ein bisschen was anderes. Ich mag immer noch das klassische Rennspiel, auch wenn es, also insbesondere wenn es ein bisschen arcadiger ist, aber da drüber hinaus über super realistisch gerenderte Straßen hinwegzugehen. Auch zum Beispiel schön. Sunset Overdrive hat ja in der Luft diese lustigen Schiffchen überall und so Geschichten. Ja, so wie Ridge Racer 1 hatte den Helikopter, der ständig rumflog und auch so Luftschiffe. Das war noch nicht abgefahren genug, okay, aber da könnte man echt so mal wieder ein bisschen mehr in den Surrealismus abgleiten, finde ich. Abdriften. Ja. Mhm. Ah. Ja. Schöne Überleitung für den nächsten Trailer. Ja, das ist eine super Überleitung jetzt zum nächsten Spiel. Das ist nämlich besagtes Sequel zu einem oder zu zwei indizierten Xbox 360 Spielen. Da kommt was Neues für Xbox One auch raus. Das ist, wurde jetzt, glaube ich, auch erst enthüllt auf der E3. Das war vorher nicht bekannt. Genau. Also Gerüchte gab es, aber endlich die offizielle Bestätigung. Is the voice of the agency with a message for Vincente Villarreal, Kingpin of the Los Muertos Gang. Jetzt schauen wir uns gleich den Trailer an zu Crackdown auf der Xbox One. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber vor ein paar Wochen gab es so eine Tech-Demo von Microsoft, die gezeigt hat, dieses Feature, was sie vor langer Zeit angekündigt haben, bessere Framerates durch Cloud Computing, hieß es, ne? Also dadurch, dass das Netzwerk miteinander verbunden ist, dass da Framerates besser funktionieren. Das war so eine Demo, wo so ein Gebäude zusammengebrochen ist. Und dadurch, dass diese Xbox da vernetzt war, hat man bei den ganzen Partikeleffekten, dadurch, dass da dedicated Server mitgegriffen haben, auf einmal stabile Framerates gab, wo es große Explosionen gegeben hat. Und das soll Technik sein, die jetzt bei diesem Crackdown mit dabei ist. Also glaube ich durchaus, dass es diese ganze Zerstörung, die wir gesehen haben, dass keine Trailer-Zerstörung war. Zweck hat, ja. Und wenn das im Spiel so ist, das war das Einzige, was bei den vergleichbaren Spielen vielleicht so ein bisschen weniger gewesen ist. Du hast dort viel Schaden anrichten können, aber die Gebäude sind meist gleich geblieben. Ne? Also du hast dann nicht wirklich Schaden bei den Gebäuden machen. Und jetzt die so zusammenzubrechen lassen, Red Faction-Style. Es gibt immer noch kein Spiel, das das wirklich konsequent durchzieht, dass man jedes Gebäude zerstören kann. Und deswegen ist jedes Spiel, was das anbietet, schon mal geil, wenn es wirklich so ist. Hast du den Crackdown gespielt? Da durfte ich ja nicht. Also ich meine, ach, ich Idiot. Das ist ja nicht schlimm, wenn ja, nee, spielen darf durfte man, ja. Man. Nee, wenn man alt genug war, oder? Ich weiß es nicht. Schneid's raus. Zumindest die... Schneid den ganzen Cracktown-Block einfach raus. Hast du denn etwas in die Richtung wie der Trailer gespielt schon mal? Ich habe das nicht so viel gespielt. Nee. Schade, weil wenn du sowas in der Richtung wie dieser Trailer gespielt hättest, dann wäre dir aufgefallen, dass es einfach so süchtig macht, diese Sprungpunkte immer zu sammeln, weil du dann eben noch höher kannst und noch höher und noch höher, wie so ein Pac-Man auf Crack, ja. Der einfach nicht aufhören kann, Crack den Punkt zu fressen. Crack-Man, Crack. Da hat den Gag schon einer gewonnen. Das sollten wir auf jeden Fall. Gibt's bestimmt. Coming soon. Crackman. Ja, der immer PCP-Pillen dann frisst, ja. Der hat immer so rumsteht und sich kratzt. Ah, muss immer kurz Pause machen, eigentlich zu kratzen. Eigentlich, er hat sich schon das Gesicht abgerieben, deshalb sieht er so rund aus. Oh, also zumindest diese Art von Genre gab es vorher nicht, weil vorher dachte man GTA, Auto einsteigen, Open World, aber das war echt so ein Superhelden-Simulator. Und alleine sich von einem, Anführungsstrichen, normalen Polizisten dann zu einem, ich springe über Gebäude rüber und kann irgendwelche Wolkenkratzer hochkraxeln und dann mit meinen Granatwerfern alles explodieren lassen, alles, das war fantastisch. Also selbst selbst das Spiel, was als Nachfolger gegolten hätte, was bei vielen nicht so gut angekommen ist, war auch ganz okay. Oh Gott. Jetzt ja, bin ich ausgestiegen. Doch, ich hab's noch verstanden, aber es war sehr kryptisch. Aber das macht uns ja nur sicher am Ende. Macht uns auf jeden Fall nur sicher. Nächstes Spiel. Kaufgrund für mich. Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, würde ich vielleicht mal sagen, wir haben das ausgewählt, weil es ein bisschen exemplarisch steht für kleinere Spiele, die jetzt nicht unbedingt so AAA. Na komm, das ist kein AAA-Blockbuster, das ist ein Spiel von Platinum Games. Das ist das vorletzte Spiel, was auf der Microsoft-Konferenz gezeigt wurde. Ja, aber ich finde nicht, dass... Lasst uns zuerst mal wissen, was überhaupt. Es geht, also wir können es ja schon mal verwecken, das Spiel Scalebound von Platinum Games wird exklusiv für Xbox One. Aber für mich ist es jetzt kein Spiel, was ich mit einem Halo oder so in den Verkaufszahlen später mal messen würde, auch wenn das vielleicht ein bisschen vermessen ist, das zu sagen. Mhm. Aber es ist schon, glaube ich, eher Special Interest. Ja, ist für die Bayonetta-Crowd eben eher gedacht und die Devil May Cry-Crowd. Hm. Aber zeig es ruhig mal und ich bin mal gespannt. Ich habe Trant den Trailer vorhin gezeigt und der hat mich leicht angewidert angeschaut. Das war eine sehr interessante Reaktion. Es geht nicht um Tauben, die ihren Lebenspartner finden müssen. Nein, oder was war Tulip? Was war das? Nein, Hartoful Boyfriend. Boyfriend. Aber Tulip musste man seine Nachbarin küssen, um küssen zu lernen. Und den Pfosten. Das sind noch Stories. Die Japaner haben noch richtig krasse Stories. Ja. Und die Mumie musste man auch küssen. Es gibt mittlerweile die noch über Kinect dieses Küssenlernen. Küssenlernen bei Kinect. Kriegst du keinen Stromschlag mit dem Kinect dann? Du hast auch so eine halbdurchsichtige Zunge beim Gegenüber und dann musst du so den Trailer lernen. Die Bewegung so. Ja, deswegen ist Kinect so detailliert und so genau. Ja. Küssen ist aber auch nur das Level 1, das geht ja dann noch weiter. Das ist der Weiter war ich noch nie. Love Simulator. Weiter war ich noch nie. Du musst das Add-on kaufen noch dazu. Ich mach mal hier Play. Ja. Erster Eindruck. Warum sind die Helden heutzutage immer alle so jugendlich und cool und verschmitzt und nehmen die Situation nicht ernst, in der sie sich befinden? Das ist die neue Ironie oder wie nennt man das? Nee, Metaebene? Es ist das. Lockerheit, die neue. YOLO. YOLO. Das ist tatsächlich, das ist der Held der YOLO-Generation. Ich finde es aber nicht schlecht. Ich finde es so schade. Ich, ich mag dieses Ernste, hatten wir jetzt irgendwie 15, 20 Jahre. Ich finde das ganz geil, dass sie mal lockerer werden. Aber da muss doch noch einen Mittelweg dazwischen geben. So mit diesen Kopfhörern schon wieder und so, und wie so verschmitzt. Ja, doch, so dieses so, hey, dann geh ich mal zur Seite und dann machen die sich gegenseitig tot und so. Das ist dann so, ja, dann müsst ihr die Monster auch nicht so bedrohlich machen, wenn denn die Situation am Ende eh doch so lächerlich ist. Deswegen gibt es ja viel größere Monster, dass du siehst, okay, die sind jetzt wirklich eine Bedrohung. Genau, das war auch ernsthafter, nachdem er sich dann die coole Rüstung irgendwie dann draufgepackt hat, wo man die Kopfhörer nicht mehr sehen konnte. Ja, es ist ja auch so, er kann ja cool mit den Kopfhörern das machen, wenn er weiß, er wird jetzt eh gleich zu Beton und unzerstörbar, dann ist es nicht mehr so schlimm, aber es ist so pseudokool, ich stimme dir jetzt, aber Devil May Cry wäre okay gewesen. Der Ton von einem Nathan Drake zum Beispiel oder so, der ist auch lustig und verschmitzt und nimmt das nicht alles so ernst. Aber bei dem ist so die Gewichtung genau richtig zwischen... Stimmt. Der hat so einen Hauch Indiana Jones, aber nicht zu viel. So. Und das hat schon noch genug Ernsthaftigkeit. Also in den Cutscenes auf jeden Fall. Ich finde es dann immer ein bisschen strange, wenn ich dann anfange, sobald das Spiel losgeht, 800 Millionen Leute umzubringen, ohne mit der Wimper zu schlagen. Aber das ist doch jetzt eine komplett andere Frage. Es geht darum, wie der Charakter gezeichnet ist. Und da finde ich halt, das ist mir dann immer... Das ist zu viel... Also man kann so gewollt. Ja, so gewollt. Man muss sagen, hinter dem Spiel steht der Typ, der Devil May Cry erfunden hat, der Hideki Kamiya und der auch Bayonetta dann gemacht hat. Und ich bin zum Beispiel kein besonders großer Freund von Bayonetta, weil ich einfach nichts erkenne bei diesem Spiel. Sobald du auf einen Knopf drückst, explodiert der Bildschirm in 3 Millionen Farben und alles ist Wahnsinn. Und ich kann mich nicht auf Spiels konzentrieren. Gameplay-mäßig haben die es aber drauf. Und Helden kann der nicht designen, aber zumindest wenn das Spiel funktioniert und Monster Hunter von Platinum Games... hört sich irgendwie cool an, wenn ich den Held ausblenden kann. Aber ich glaube, es wird gar kein Monster Hunter, oder? Es hat schon nur so Panzer Dragoon Zeug, so wie das am Ende aussah. Ja, ey, es war eh nichts sagen. Das war eh so ein Stimmungstrailer, was das eigentliche Gameplay angeht. Die waren ja alle mal relativ ähnlich. Devil May Cry ist sehr ähnlich zu Bayonetta, sehr ähnlich zu Metal Gear Rising. Alles natürlich Detailfragen, die da sind. Und ich glaube, Scalebound wird dann eben ein Bayonetta mit großen Drachen sein. Mhm. Bevor wir jetzt mal uns von Microsoft wegbewegen, um uns was anderes anzuschauen, wollte ich noch sagen, ich fand es eigentlich auch cool, dass sie sowas hatten wie Scalebound und auch sonst ein paar coole kleine Spiele noch, wie dieses neue Spiel von den Playdead Studios, von den Limbo-Machern. Und du hast ja zum Beispiel, glaube ich, auch die Pressekonferenz dir live angeschaut, wo man ja immer noch mal ein bisschen anderen Eindruck hat, als wenn man das so im Nachhinein sich dann die Highlights ein bisschen rauspickt. Die haben sich schon sehr auf die Spiele fokussiert dieses Mal, oder? Es gab wenig so TV-Kram oder irgendwie neue Sportpakete oder irgendwas. Fand ich eigentlich ganz cool. Ja, also sie haben echt viel an Games gezeigt bei Microsoft. Das war eine erstaunlich angenehme gamer-zentrierte E3-Konferenz dafür, dass wir diesen ganzen TV-Schwachsinn letztes Jahr hatten. Also da gab's, wenn ich mich entsinne, so gut wie gar nichts während dieser Konferenz und auch einen guten Mix. Wir haben uns jetzt ja auf die großen Titel dann beschränkt. Die haben viele Indie-Games gezeigt, einen Nachfolger zu Limbo von den gleichen Leuten, also nicht Limbo 2, aber von dem inspiriert mit so einer interessanten so Schattenwelt und einem kleinen Jungen durch so eine dystopische Welt, die er durchgeht. Ich glaube, rein was von den Spielen her angeht, ich hätte vor der E3 jetzt nicht gedacht, die Xbox One war für mich eigentlich nie wirklich ein Thema, aber hier sind eine Menge coole Sachen dabei, die mir sogar, wir werden ja eher auf die anderen Sachen dann eingehen, vom so Angebot, was dieses und nächstes Jahr kommt, interessanter vorkommt, als was für die PS4 verfügbar ist bis dato. Ja, ich glaube, da kann man sich nochmal drüber streiten, wenn wir uns nachher Sony angeschaut haben. Ja, es ist natürlich geschmäcklerisch, aber es ist 20 Stufen drüber über dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Das stimmt. Ja? Und dass die nicht nochmal extra, was mich gewundert hat, diese 3,99 ohne Kinect. Kinect ist ja so gut wie gar nicht vorgekommen, haben sie jetzt ja diesmal gesagt, aber nicht extra gesagt, hey, das Ding gibt's jetzt günstiger, ihr müsst kein Kinect mehr kaufen. Ja, es gibt ein neues Dance Central, das ist für Kinect. Aber die werden auch, glaube ich, sich richtig freuen, dass die Xbox jetzt auch ohne Kinect verkauft wird. Die werden sich super freuen. Ja, ja. Harmonix hat ja schon die Hälfte der Leute gefeuert. Mhm. Bevor wir jetzt zu Sony kommen, um das gleich an die Xbox anzuhängen, kommt ein Spiel, was zwar auf der Sony PK gezeigt wurde, aber nicht exklusiv für die PS4 ist, was schon klar war, als sie auch, obwohl sie es da gezeigt haben, dass es nicht PS4 exklusiv sein wird. Es ist eigentlich auch keine Überraschung, dass es angekündigt wurde, alle Welt wusste es. Ich freue mich aber drüber, weil ich habe es tatsächlich bis heute nicht gespielt und werde es dann da jetzt nachholen. Jetzt reden wir gleich über die PS4 und Xbox One Fassung von GTA 5. Es wurde nichts gesagt von wegen exklusiv auf PS4, die neue Version. Also eine One-Version wird es auch geben? Oder PC auch. PC auch. Ja, das okay. Haben sie ja Rockstar danach gleich gesagt. Kommt im Herbst für alle Plattformen. Also ich freue mich total drauf. Ich weiß nicht, wer es von euch schon gespielt oder durchgespielt hat bisher. Du? Ich habe es gespielt, aber nicht durch. Ich habe manchmal bei GTA... Oh, das schade. Ja, ich habe mir immer vorgenommen... Mach das mal fertig. Ich spiele das nochmal wieder durch. Ich habe manchmal bei GTA immer so Hängermomente. Das hatte ich beim vierten auch. Das wäre generell öfter. Meine Freundin hat das nach 3 Wochen durchgespielt. Ja. Also es ist machbar. Klar ist es machbar. Ich bin nur so, manchmal, dann verliere ich so ein bisschen die Lust an GTA. Ja, aber ich so spiele es natürlich nochmal. Allein was mit Trevor noch abgeht. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich sag nur, dass es ein geiler Charakter ist und dass allein der mich immer dazu bringt, dass ich weiterspielen will. Allein der schon. Michael ist auch geil. Eigentlich sind alle geil. Ist super Spiel. Es ist zumindest also das, was auf der PS3 habe ich gespielt und dort sah es natürlich auch schon fantastisch aus, aber rein der Technikvorsprung, wenn ich mir das jetzt in Full HD mit vielleicht sogar 60 Frames vorstelle, das kann nur profitieren davon, weil das ist wirklich ein super Aufwand, der in diese ganze Welt reingegangen ist. Mhm. Es war auch klar, wie das Amen in der Kirche, dass da eine Next-Gen respektive PC-Fassung von kommt. Rockstar hat immer abgelehnt und gesagt, nein, wir haben nichts geplant und so weiter, natürlich damit alle die alten Versionen kaufen. Können wir durchaus vorstellen, obwohl ich dann mindestens 60, 70 Stunden investiert habe schon in GTA 5, dass ich es vielleicht sogar auch nochmal auf der PS4 dann spiele. Wisst ihr, was ich erstaunlich finde an dem Trailer, dass das können die sich auch nur bei Rockstar oder GTA erlauben, da ist eigentlich nichts, was ein Spiel ausmacht drin, sondern du siehst nur eine Stadt im Timelapse oder jemand, der eine Yoga-Übung macht oder sein Auto poliert und trotzdem macht es so viel Bock auf diese Welt und dieses Spiel. Und das sagt schon sehr, sehr viel aus darüber, wie gut diese Spielwelt ist und wie gut dieses Spiel an sich ist, dass du dir sowas halt erlauben kannst. Genau, und auch die Musik, wie cool das geschnitten ist. Und ich habe da jetzt echt schon wieder Bock drauf, obwohl der Trailer eigentlich nichts zeigt. Also ich habe es durchgespielt und ich habe trotzdem wieder Bock bekommen. Und das wäre wie geil, wenn ich es jetzt nochmal spielen könnte. Vielleicht mache ich es direkt dann da nochmal. Mhm. Also ich frage mich gerade, wenn hier die Spielstände übernommen werden nur können. Nur von GTA Online angeblich. Ja. Von GTA Online. Ach so, das ist ja wieder, dann brauche ich das nicht. Aber zumindest eine Sache, das kam schon ein bisschen strange dann auf der PS4 PK über, dass auch 360 Spielstände bei Online übernehmen werden können. Also du kannst auch, wenn du auf der Xbox 360 Online gespielt hast, das auf der PS4 weiterspielen dann. Bist du da ganz sicher, dass das... Ja. Ich glaube, das wurde falsch interpretiert. Nee, das hat er genauso gesagt. Ja, die haben gesagt, man kann die Dings übernehmen, aber ich glaube, da da war noch nicht bekannt, dass es auch für Xbox One und PC kommt. Ich glaube, das ist nur Plattformen, also auf die geschlossenen Plattformen bezogen. Okay, das wäre ein bisschen strange, weil sie es auf der PK direkt on stage gesagt haben. Ja, okay, dann hast du vielleicht recht. Aber ich dachte, dass es Xbox 360 auf One geht und PS3 auf PS4. So hätte ich das verstanden. Das ist so eine Sache, die, finde ich, sollte man viel häufiger machen. Weil ich habe es zum Beispiel bei Diablo 3. Da habe ich auf dem PC hatte ich einen Charakter gespielt und dann habe ich es nochmal auf der Xbox 360 gespielt. Das hat mir viel besser gefallen auf den Konsolen, weil das viel mehr Action ist und viel mehr, also viel direkter die Steuerung, das hat mir persönlich viel besser gefallen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich einen anderen Charakter hatte, der mir einfach besser gefallen hat. Aber jetzt kommt der Diablo für die neuen Konsolen, aber es kommt auch das Add-on für die 360. Und man kann seine Charaktere übernehmen auf die jeweiligen Next-Gen. Also von 360 auf Xbox One und von PS3 auf PS4, aber nicht Cross. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich will voll gerne, ich habe so viel Zeit in meinen Xbox-Charakter investiert, ich möchte den einfach übernehmen. Will nicht schon wieder irgendwie gezwungen werden, von neuen anzufangen. Und deswegen spiele ich es lieber auf 360 nochmal, als auf Next-Gen neu anzufangen. Deswegen wäre das irgendwie cool. Stimmt. Könnten sie sich mal drauf einigen. Ja. Werden sie nicht. Will noch jemand was zu GTA sagen? Spielen du besonders. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit jetzt wirklich den exklusiven Sony-Titeln. Das erste ist ein Spiel, was letztes Jahr auf der E3 schon gezeigt wurde. Relativ nichtssagend war. Genau, dann gab es wenig Neues im letzten Jahr und mittlerweile ist das Spiel leider auch auf 2015 verschoben. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt mal einen neuen Trailer. Es ist nämlich The Order 1886. Das ist auch das Geburtsjahr vom Mark Schiffs, ne? Entschuldige. Hast du den vorher schon überlegt? Ja, oder? Den habe ich gestern schon gebracht, ja. Das Gefühl, dass sie einen leicht anderen Trailer gezeigt haben bei der PK. Da waren so ein, zwei Szenen. Ja, das war der Trailer und was du gesehen hast, war der Teaser, glaube ich. Das war ein bisschen länger, als was wir hier geschaut haben. Ich weiß nicht, ich fand das letzte Jahr irgendwie ziemlich cool, als sie es angekündigt haben. Ich stehe dem jetzt ein bisschen gleichgültig gegenüber. Und das Komische ist, dass obwohl es jetzt so im viktorianischen London spielt und nichts mit Alien zu tun hat, meine erste Assoziation immer Resistance irgendwie ist, wie das so von den Shootouts her aussieht. Aber ansonsten ist da jetzt irgendwie nichts dran, wo ich jetzt gerade sage, das kickt mich total oder so. Wie hieß nochmal dieses andere Steampunk-Spiel? Dishonored? Dishonored, ja, daran hat mich das ein bisschen erinnert. Ja, vom Look. Ich mag das eigentlich so, dieses die alternative Zukunft oder Vergangenheit, so mit leicht veränderten Sachen und so ein bisschen Steampunk. Eigentlich mag ich das ganz gerne, auch ein bisschen düster. Es steht und fällt auch bei sowas, finde ich, immer ein bisschen mit der Story. Wenn die es schaffen, in sowas auch eine coole Story einzubauen, mit der man mitfiebert und wo man Bock hat irgendwie und das auch versteht oder so, dann macht das für mich eine Menge aus, als einfach nur ein Bühnenbild für irgendwas, ja, was man schon 100-mal gesehen hat. Weil du gerade Bühnenbild sagst, ich fand, das war die größte Schwäche, weil es war eigentlich nur grau, dunkel und ein bisschen langweilig und also mich hat da jetzt nicht wirklich irgendwas weggehauen. Es mag ja sein, dass die auch tief stapeln und sich die guten Sachen aufheben, aber mir wäre es jetzt zu grau in grau und auch zu wenig Steampunk in dem Ganzen drin gewesen. Also wenn du jetzt das auch sagst. Also rein vom, also wer ist das? Sony Santa Monica, oder? Nee, das macht, glaube ich, diese, wie heißen die Leute? Ready at Dawn. Ready at Dawn, das waren also, Sony Santa Monica hat God of War entwickelt und Ready at Dawn, die God of War Spin-Offs. Also die PSP-Teile, glaube ich, sind es gewesen, ja. Ghost of Sparta und so weiter. Die haben ja schon eine gewisse Ahnung, wie so ein Actionspiel und sowas ablaufen soll. Aber mich hat das jetzt auch nicht wirklich gekickt. Ich glaube, ich werde schon das auch spielen und auch Spaß haben. Aber das wäre jetzt nichts, wo ich sage, Greatness awaits. Wobei ich sagen muss, eine Sache noch vielleicht, die passt dazu. Ich weiß nicht, in welchem Kontext. Aber wir waren ja auch bei der Gamescom dann auf so einem auf so einer Präsentation, abseits der Trailer und dem Ganzen, wo eigentlich nur, ich glaube, 20 Minuten lang gezeigt wurde, wie die Physik-Engine arbeitet, dass man wirklich mit echten Patronen durch echte Kisten, Holz, Elemente schießen kann und Metall verbeult wird und dann auch eine andere Funktion hat, andere quasi anders rollt und ähnliches, wenn halt, klar, ein Ball mit einer Delle rollt anders und so. Es hatte so ganz komische Sachen, wo ich mich immer gefragt habe, was genau, das sind alles coole Sachen, nur ist das wirklich nur so kleinen Detailkram, der euch da eingefallen ist, den ihr gemacht habt, oder hat das eine tiefe Bewandtnis durch Waffen oder irgendeine Art von Levelstruktur, die darauf aufbaut? Und da habe ich jetzt nichts von gesehen, aber ich bin noch nicht ganz. Vielleicht haben die auch sowas wie die Gravity Gun, irgendeine geile kleine Idee, für die sie diese Engine-Nummer brauchen. Weiß nicht, ich bin noch offen, aber angemacht hat es mich nicht. Naja. Gut. Das nächste Spiel, was jetzt kommt, ist ein Spiel, was neu gezeigt wurde. Kann es sein, dass keiner von uns darauf Bock hat, wenn ich mal so frech fragen darf? Das ist eine sehr spitze These, die ich verfolge. Ich hätte sie jetzt etwas softer formuliert. Nee, wir sind noch auf der Seite davor. Ach so. Achso, nein, nein, auf das. Doch, Gregor hat da drauf Bock. Gregor hat sich doch schon monatelang mit auseinandergesetzt, also, mit den Vorgängern. Ja, aber ich habe auch mich schon ausgespielt, sozusagen. Totgespielt, ja. Was Little Big Planet angeht. Nee, ich habe ja seinerzeit zu Little Big Planet 1 sehr, sehr viel dazu gemacht. Nicht nur hier im TV, sondern auch Werbespots mit der Engine gebaut, so Machinimas und so weiter. Bei den Simpsons TV-Werbung gemacht mit denen. Und das war schon eine kräftige Engine, um so kleine, lustige Videos zu bauen. Das eigentliche Spiel habe ich nicht so oft gespielt, weil das so Jump'n'Run-Elemente, die waren nie so berauschend mit der etwas ja, so Floaty-Steuerung, hat sich nie so präzise und so weiter angefühlt. Es ist trotzdem sehr, sehr kreativ und als Baukastending finde ich das sehr cool. Mittlerweile hat man aber auch den Source Movie Maker, der mich da ein bisschen mehr abholt, als jetzt diese Little Big Planet schnell zusammenbauen, nochmal für so kleine Filmchen. Ich finde auch, dass sowas wie Garry's Mod oder wie der Source Filmmaker irgendwie ein bisschen gezielter quasi eine Mission verfolgt, wo das hier eher so, ah, wir packen einfach tausend von Kleinkram rein und dann lassen wir irgendwie Leute irgendwas machen. Und am Ende stellt sich für mich raus, man kann schon kreative Sachen machen, aber es ist sehr aufwendig, da was wirklich Cooles, Originelles zu machen. Ich sage extra was Originelles. Okay, ja, originell, das ist natürlich schwierig, aber es ist wirklich nicht so besonders aufwendig, das Zeug zu machen. Es hat so eine ganz am Anfang steile Kurve, aber danach kommt man ganz gut zurecht. Ja? Okay. Die Zielgruppe ist da aber wirklich eher Kinder, die sich an sowas dann ranführen wollen. Wenn du dann über ein gewisses Alter hinweg bist, sich da reinzufuchsen und 3 Wochen lang an einem coolen Level zu arbeiten, da kommt einfach nicht genug dabei raus. Ich habe aber auch da jetzt ein bisschen das Gefühl, wenn man den Trailer gesehen hat, und auch wenn man sich jetzt hier mal noch das Standbild anschaut mit den Charakteren, dass sie hier jetzt bewusst schon versuchen, das jetzt so ein bisschen als junge Marke zu etablieren, was sie ja, Sony hat das ja bei jeder PlayStation-Generation jetzt am Ende der Dreier waren es halt diese Spiele für dieses Wonderbook zum Beispiel, für dieses Aufklappbuch. Und ich meine, hier sieht man auch sofort, das ist jetzt kein Spiel mehr, also das soll, glaube ich, Erwachsene, klar, es gibt bestimmt welche, die davon angesprochen werden, aber das zielt schon ganz klar auf eine junge Zielgruppe ab, jetzt noch mit diesen lustigen anderen neuen Charakteren, die sie da haben. Die werden schon wissen, dass es jetzt nicht mehr der krasse Reißer für den Massenmarkt ist, für alle Zielgruppen. Es ist für den Familienvater gedacht. Was? Ja, ich... Nein, dafür. Ich erzähl die Geschichte gleich. Okay. Ich wollte nur sagen, der Familienvater, der die Familie dann sozusagen durchgerungen hat, eine PS4 zu kaufen. Ich habe auch was für dich hier mit dabei. Na, unsere Tochter kann auch spielen. Hier, brauchen wir keine Wii. Das ist ein gutes Alibi-Spiel. Ja. Da hast du recht, was man so kaufen kann. Ja, ist auch für die Kinder, guck mal. Dann noch ein paar Blu-Rays für die Frau oder was weiß ich. Ganz Und schon hast du irgendwie alle eingefangen. Ich wollte kurz die Geschichte, nee, ich kann sie eigentlich nicht erzählen, es gibt auch keine Geschichte, weil wir es nicht gemacht haben, aber ich weiß noch, zu Gamescom war doch in Leipzig, war das damals. Ich weiß, da stand doch dieser riesige, wie heißen die nochmal? Der Sackboy stand Sackboy in Leipzig, stand er irgendwo dann vor, einfach auf einem Platz, glaube ich, dort, oder? Wie war der das? Stand auf so einem Brunnen, ja, einen großen Brunnenplatz und wir wollten den unbedingt klauen und der war riesig und wir hatten schon ausgemalt, wie wir den absnippen, weil der war mit so Metallleinen gefesselt und ihn dann in unserem Bus und alle würden sich fragen, wo ist der? Und dann würden wir moderieren und der Stand würde so im Hintergrund stehen. Wir würden aber nicht auf ihn eingehen und dann wüsste jeder, wir hätten ihn geklaut. Das wäre super cool gewesen. Ich kann Gunnar das dieses Jahr machen. Ja, Gunnar hat da, glaube ich, ganz guten Draht zu den Leuten. Ja, letzten Endes, Gunnar war, glaube ich, sogar dabei bei dem Plan. Am Ende sind wir da hingefahren, haben einen Wachmann gesehen und gesagt, okay, komm, wir fahren wieder heim. So, das ist die Geschichte. Ja. Sie ist in unserem Kopf besser gewesen als in echt. Ich habe damals den ersten Teil gespielt, weil es auch so gehypt wurde und ich fand den Grafikstil total süß und man wusste ja damals auch noch nicht, in welche Richtung sich das Spiel so wirklich entwickelt. Man war einfach nur neugierig. Deswegen habe ich es eine Zeit lang gespielt, aber es ist so nicht kein Element dabei, was so richtig, also es ist kein vollwertiges Jump'n'Run oder so, ne? Die Jump'n'Runs konnte man nicht so wirklich ernst nehmen. Wenn man da ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit reinbringen würde, sodass man auch sagt, ey, ich spiele das auch gerne ohne diesen ganzen Bastelkram, dann könnte das für mich auch mehr funktionieren. Ich finde generell das cool, dass man so kreativ damit sein kann und auch, dass die Kids irgendwie die Möglichkeit haben, sich da irgendwie coole Level zu bauen oder so. Und gerade hat man ja eine Passage gesehen, dass man so wie bei Doritos Crash Course so zu viert simultan so einen Jump-Run-Parcours ablaufen kann und so. Sowas finde ich cool, wenn das ja, wie gesagt, auch vom Gameplay her ernst zu nehmen ist und nicht einfach nur... Finde ich gut, dass du das nochmal sagst, weil was mich auch bei Little Big Planet, ich mag auch den Stil echt gerne und die Kreativität, die da drin steckt, aber ich war nie so ein Freund von der Steuerung. Es war auch immer so ein bisschen schwammig und hat sich nicht so geil angefühlt. Das ist nicht so ein präzises Jump-Run-Spiel, sondern immer so ein bisschen komisch, wie er springt und wie er landet und wie er dann rutscht. Ich weiß nicht, es ist nicht so tight einfach von der Steuerung her. Stimmt, gibt es irgendwelche Beweggründe dafür, dass die Physik so realistisch ist, aber wenn... Genau das, ja. Aber wenn das Resultat da ist, dass es sich nicht so gut anfühlt. Zumindest, was ich hier beim Trailer ein bisschen vermisst habe, beim zweiten war es noch so, dass du sehr viele andere Genres auch basteln konntest, wenn du dich dann reinversetzt. Dann konntest du teilweise so 2D-Shooter bauen und solche Dinger. Tennis, mit der Engine dort oder Tennis oder solches Zeug. Also ja, das war viel aufwendiger noch als das, was sie jetzt im Trailer hier für Möglichkeiten gezeigt haben. Also guck mal, das ist halt genau das Ding so mit Belohnung und so. Das macht sicherlich Spaß, wenn man daran baut und kreativ so ein bisschen wie mit Lego oder so. Aber wenn man jetzt letztendlich so ein Tennisspiel gebaut hat, dann sagt, oh geil, ich habe das gebaut und das funktioniert und ich kann es spielen. Aber es gibt ja auch Tennisspiele auf dem Markt, die einfach besser sind, wenn ich Bock habe auf Tennis. So, deswegen ist so, glaube ich, der Weg das Ziel. So, ja, das auf jeden Fall. Vielleicht am Ende ein bisschen zu wenig jetzt für uns in dem Fall. Gut. Nächstes Spiel erscheint schon im Juli und ich freue mich sehr drauf, obwohl ich es erst vor einem Jahr durchgespielt habe auf einer anderen Plattform. Aber es wird mal wieder Zeit, oder? Es war ein Hammerspiel. Ja. Wir reden gleich über The Last of Us auf PlayStation 4. Ja, super, ne? Ja, tatsächlich hat man im Trailer jetzt fast schon das ganze Spiel in komprimierter Form erlebt. Wenn man natürlich, wenn man Bescheid weiß, was dort passiert, nicht umsonst war die Spoilerwarnung jetzt vorne dran, aber wenn man es nicht kennt, sind es ein bisschen nichtssagende Leute, Szenen mit Leuten, die herumlaufen. Ich muss noch mal kurz fragen, wer hat denn von euch den Left Behind DLC gespielt, das mit den beiden Mädchen? Das würde ich, will ich noch spielen. Der Hammer. Der war so überragend gut. Der ist zwar kurz, der ist irgendwie nur 2-3 Stunden lang, aber der ist so gut geschrieben, hat so viel Spaß gemacht. Braucht man nur für den Spielstand? Weil ich hatte es ja damals mit Dennis zusammen für unseren Let's Play-Kanal durchgespielt. Nee, aber du brauchst das Hauptspiel dafür. Ah, okay. Und dann für 15 Euro, das ist teuer für 2 Stunden Spielzeit, 15 Euro, aber die Geschichte ist der Hammer. Also aber es wird hier ja auch gut mit dabei sein, oder? Genau, da ist alles drin, da ist der DLC dabei, es sind alle Multiplayer-Erweiterungen dabei, die Vorstellerboni und 1080p mit 60 Frames. Ja, also sind es wirklich jetzt fest 60 Frames? Sie haben gesagt, sie versuchen es, aber hey, alleine deswegen Last of Us eins der besten Spiele letztes Jahr gesehen. Das war auf der PlayStation schon so unglaublich schön, das Spiel. Und ich bin gespannt, ob die das auch optisch nochmal... Also angeblich, ja. Es war schon so richtig, richtig schön. Und sie haben alles gespoilert, bis auf die Giraffe. Jetzt, das wäre so ein Ding gewesen, die, was du jetzt gespoilert hast. Ja, aber ist doch scheißegal. Jetzt kommen wir ja gerade. Die hätten eh sagen müssen, hier massive Spoiler. Eigentlich solltest du es nicht gucken, Alter. Ja, das wäre der Text am Anfang. Dieser Trailer hat sich hauptsächlich auch an die Leute gerichtet, die schon kennen. Dann da. Selbst da ist es noch ein Spoiler. Selbst für die. Die hatten das nämlich die Hälfte schon wieder vergessen. Aber ich wusste nicht mehr, wo der drauf fällt. Wenn du das Spiel nicht gespielt hast, sind das alles Fragmente, die du nicht zuordnen kannst. Ja. Und wenn du dann anfängst zu spielen, dann glaube ich nicht, dass du da... Das ist immer, wenn man schon gespielt hat, denkt man so, ah ja, das ist ja das und aber das. Es war aber chronologisch schon so geordnet, wie es auch abläuft. Ja, aber das weißt du ja nicht, wenn du es nicht... Ja, aber ich meine, wir haben ja Augen und ein Gehirn. Wir können uns ja ein bisschen schon dann was dabei denken. Und wird bei Filmtrailern ja auch, ja. Also ich finde schon, dass das kontraproduktiv war. Also ich pflichte dir bei, dass sie vielleicht mal ein bisschen weniger konkrete Szenen hätten zeigen können. Man kann ja auch vorher wegschneiden. Sie haben einfach alle wichtigen Szenen genommen. Aber sie haben auch gesagt, Spoiler. Ja, okay, aber... Spoiler glaube ich nicht. Was ich meine ist, ihr kennt manchmal enthält was ein Spoiler und man denkt, ja, die werden schon nicht alles Wichtige im Trailer spoilern. Und dann guckt man es und in dem Fall, ja, doch. Ja gut, ich wollte es nur sagen. Also ich bin... Empört bin ich. Ich bin empört. Empörter Simon ist empört. Empörter Simon ist empört. Oh, jetzt bin ich gespannt. Es geht weiter mit einem anderen Spiel, was auch ein Remake ist. Überhaupt nicht. Aber ein ganz anderes, weil es schon ein uraltes Spiel ist und tatsächlich, das war eine dicke Überraschung, als das kam, weil ich nie... Es kriegt nicht mal einen eigenen Trailer, es kriegt nur... Doch, doch. Es kriegt ein Video. Nicht direkt. Ist. PlayStation 4 can do anything. Can it do miracles? I'm only 12 years old, so I was not alive when some of the best games ever made came out. Now a lot of them are gone forever to play a masterpiece. Like, for instance, one of Tim Schafer's old adventure games. I would have to pirate it, and that's not nice. Please, is there anything you can do to bring great games, like one of Tim Schafer's, back from the dead? Sincerely, Sally T, age 10. I think somebody's trolling me. Okay, so she was 12 at first, now she's 10. There's a fingerprint. Let's move that over. That's got knuckle hair. I think that's a 10 or 12-year-old. Let's pan it up a bit. That's not a 12-year-old's beard. Okay, bring it all the way out. That's Tim Motherfucking Schafer. Okay, Sally, all right. We have some great news for you and the fans. After 15 years, Double Fine, in tandem with our third-party production team, will be remastering your classic adventure game, Grim Fandango. Alle Leute, die das Original gekauft haben, dort im Publikum gerade, diese jubeln. Das ist leider das Problem. Die es kopiert haben vielleicht, ja. To both PS4 and PS Vita, thanks to the relationship with our good friends at Disney. Looks like it's time to get to work, Sally. Maybe start with a little shave. Sally, Tim, Sally. Ja. Oh. Ja. Das war's. Wer hätte das gedacht? Manny Calavera? Ja. Manny Calavera, ja. Das ist genau. Ich finde es super. Ich habe das nämlich nie ganz durchgespielt. Auch nicht. Ich habe es angefangen und so. Und das war ja damals auch von der Steuerung und so ein neuer Ansatz, der für mich dann nicht so richtig funktioniert. Das mich war ja auch kein, nicht. Es kam ja vorab die ganzen erfolgreichen Point-and-Click-Adventures und Grim Fandango hat ganz viele fantastische Elemente, aber so, das ist ein bisschen hakelig, das ist so von der Steuerung. Und deswegen hat mich das immer so ein bisschen... Aber vielleicht machen die das jetzt ja vielleicht ein bisschen anders. Es war merkwürdig. Also wenn so viele Point-and-Clicks, die ich gespielt habe, und dann kommt ein Spiel raus, was du mit dem Controller vernünftig nur spielen kannst, weil es sich wie Resident Evil steuert und teilweise ein bisschen kleinteilig ist mit diesen Render-Hintergründen und so weiter. Also ich finde es vollkommen okay, dass jetzt erstmal die Konsolenversionen angekündigt sind, weil es ist eh ein Controller-Game. Du musst es nicht mit Maus und Tastatur spielen. PC-Version wird bestimmt auch dann nochmal kommen. Ich frage mich, wie sie es remastern, weil das waren ja vorgerenderte Hintergründe in so kleiner Auflösung, die sie hatten. Werden die jetzt nochmal rendern? Gibt es dann Polygon-Grafik? Was werden sie genau machen für ein Remaster? Sie werden das neu zeichnen lassen? Neu zeichnen lassen, ja. Ich hoffe eigentlich, weil das ist nicht mehr zeitgemäß, auch wie es damals aussah. Ja. Render-Hintergründe verlieren ja auch unglaublich an Qualität einfach im Laufe der Zeit. Zumindest, also neben Dot würde ich sagen, es ist mit das beste Tim Schafer-Game, dann Grim Fandango. Also würde ich nicht sagen, aber andererseits konnte ich mit diesem Flair nie so richtig was anfangen, mit diesem ganzen Skelett Welt der Toten und irgendwie Samba oder was. Und das war ja der Tag, der Day of the Dead oder sowas hatte das. Es war schon sehr abstrus, aber welches Spiel würdest du denn noch drüber packen? Ich von Tim Schafer selbst, meine ich. Erzähl mal alle auf. Nein, sag ich welche. Day of the Tentacle, du hattest Grim Fandango. Ja, klar, neben Day of the Tentacle, okay. Das meine ich ja. Grim Fandango, wie heißt es nochmal? Psychonauts, Brutal Legend, war Broken Vollgas Age. War Vollgas nicht auch von Tim Schafer? Vollgas auch, aber Vollgas ist nicht so gut. Doch. Nee. Vollgas. Doch. Vollgas apropos ist Vollgas. Ich will apropos nicht darüber Vollgas. Sprechen. Doch, Fabian. Was denn? Wo ist denn Vollgas? Wir haben halt Vollgas aufgenommen. Ich zwei volle Teile. Ja, und dann haben wir 100-mal darüber gesprochen, dass du, glaube ich, oder du, ich glaube aber eher du, Simon, immer gesagt hast, ja, ich muss mal nach dem Spielstand, nach der Version gucken und sowas. Ja, habe ich nicht mehr. Ja. So, da hast du deine Antwort. Ja, gerne. Der erste Teil ist schon seit 100 Jahren fertig geschnitten. Dann releasen wir den heute Abend noch. Und wir versprechen, dass wir, also wir releasen den, nachdem Leute das im Comments-Bereich gefordert haben. Das ist so ähnlich wie so ein Spiel, was direkt nach einer Pressekonferenz dann veröffentlicht wird zum Download. Mhm. So ähnlich ist das jetzt mit dem Video. So machen wir das. Kannst du das garantieren? Raushauen? Ja, wir machen das dann weiter. Daran wollen wir uns messen lassen. Daran da gibt es noch kein Teaserbild für, das war euch damals nicht gut genug, das, was der Grafiker gemacht hat. Ja, das war aber auch echt völlig lieblos und scheiße. Ich sage, wer das gemacht hat. Der ist nicht mehr hier. Ey, aber das macht schön. Nicht mehr danke, Tim Schafer, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast, dass der Fabian kein Vollgas hat. Sollen wir uns jetzt einfach das Vollgas raushauen und dann setzen wir uns diesem Druck aus, dass wir nächste Woche oder so dann mal den zweiten Teil produzieren. Wir gehen doch an einem Tag hin, oder? Ja, Vollgas spielen wir an einem Tag zu Ende. Komm jetzt. Wir haben schon zwei Tage. Druck. Nachdem das Video raus ist, stelle ich Vollgas auch online. Nice. Okay. Grim Fandango kommt also für. Aber ein schönes Bild. Schöneres Teaserbild. PS4 und PS Vita. Aber es war nicht das einzige Spiel, was wir auf der Konferenz noch zu sehen haben, weil ein großes Highlight hatte Sony. Es kommt tatsächlich noch ein Highlight, auch wenn der Trailer, den würde ich jetzt nicht unbedingt als Highlight bezeichnen. Den würde ich auch nicht unbedingt als Trailer bezeichnen. Ich hätte aber trotzdem gerne Day of the Tentacle viel lieber in einer ganz neuen Version gesehen. Ja, aber da muss ich was sagen, weil Day of the Tentacle ist für mich das perfekte Spiel. Ist es, ja. Und das braucht kein Remake, das braucht kein Remaster, das braucht auch nicht für irgendwelche Grafikhuren. Doch, pass auf. Was? Da red du zu Ende, dann sage ich dir aber, warum es doch das braucht. Ja, ich. Okay, na, erzähl. Also für mich ist das Spiel perfekt und ich muss das nicht. Das ist in meinem Kopf ist es perfekt. Und alles, was neu gemacht wird, das brauche ich nicht. Ich gebe dir recht, aber ich finde, bei Monkey Island 1 und 2 war es genauso, aber die haben dann doch davon profitiert, was die braucht noch. Ja, okay. Plötzlich spielen es Leute, die es nicht kennen. Das profitiert, ist ja profitiert haben sie es, gebraucht haben sie das Update aber nicht. Aber ich finde, sie haben schon sehr gewonnen durch die sehr gute Sprachausgabe und das ist definitiv auch auf dem Punkt, der bei der of the Tentacle, diese Sprachausgabsfetzen, die da drin sind, die kannst du halt heute auch keinem Menschen mehr zu. Doch, die sind teilweise echt mal kratzig, die sind wirklich super schlecht. Und gerade die deutschen Stimmen sind unter aller Kanone. Die deutschen, die Weltherrschaft. Aber damals, war das, glaube ich, das erste Adventure mit einer durchgehenden Sprachausgabe und allein. Durchgehend war es nicht ganz, nee. Ganz wenig. Es gab es auf CD mit durchgehender Sprachausgabe. Nicht? Doch. Es war nicht ganz durchgehend. Nur bei wichtigen Dialogen. Nee, es kam nochmal raus für CD. Vielleicht. Lass mich nochmal abchecken. Aber es, sagen wir mal 80%. Es gab auch die Diskettenversion, wo irgendwelche Redakteure dann die Stimmen gemacht haben. Das war nicht bei Sam und Max aber auch. Es gab von Sam Max auch eine Diskettenversion mit weniger Sprache als die CD-Version. Das war ich ganz sicher, weil ich immer die CD-Version gekauft habe. Aber es gab auch ein Speechpack meistens dann. Nicht für die, aber für Wing Commander und Co. Du hast recht, vielleicht war es auch nicht durchgehend. Vielleicht hat mein Gehirn das auch. Leider, vielleicht habe aber auch ich recht. Ja, das kann ja sein. Aber was ich, unabhängig davon war das so ein Aha-Erlebnis, nachdem man war es ja gewohnt durch Monkey Island und Indiana Jones, dass man eigentlich gar keine gesprochenen Dialoge und so weiter hatte. Und Day of the Tentacle war das erste Spiel, das fing schon mit dem Intro an. Und dann haben die geredet so. Das hat einen so geflasht. Ja. Sag das mal zuerst. Schlopp. Wir wollen nicht spoilern. Ich glaube nicht, dass du das tun solltest. Auch die politische Aussage mit allem Giftmüll und so. Ja. Top so aktuell immer noch. Wirklich wahr. Wir werden dann das Hörspiel Death of the Tentacle irgendwann einfach machen. Ah, schön. Also, okay, jedenfalls. Man muss es ja nicht, also ich bin immer der Meinung, man muss es ja nicht spielen, wenn man es nicht will. Natürlich können die eine Day of the Tentacle Remake machen, wenn sich Leute drüber freuen. Wer bin ich, dass ich das verbiete, nur weil ich es persönlich nicht für nötig erachte. Natürlich, klar, wieso nicht? Ich glaube, das Grim Fandango wird ja jetzt auch so ein bisschen so ein Testballon sein. Mhm. Ich glaube, wenn das gut läuft. Ja, wobei, das war eigentlich Monkey Island dann schon. Also zumindest das Wichtige ist, es war ja nicht klar, seitdem Disney Lucasfilm Games und Lucasfilm allgemein aufgekauft hat, dass da überhaupt noch was kommt. Jetzt ist wohl rechtlich irgendwie was geklärt, dass dann alte Spiele wieder released werden sollen. Also sehe ich da auch eigentlich ganz positiv für ein kommendes Remake oder Neuauflage von Day of the Tentacle. Weißt du, was das Problem mit Remakes ist? Man kann, das ist das gleiche wie mit Songs oder so. Du spielst das irgendwann und das ist in einem bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht nur die Welt um dich herum, sondern auch die Welt im Inneren und das speicherst du ab als ein Gesamtgefühl und dann erinnerst du dich daran und guckst darauf zurück und dann hast du natürlich die Grafik und alles, das Gameplay und die ganzen komplizierten Gameplay-Fehler, die heutzutage viel bequemer sind, das siehst du alles nicht, weil du siehst nur, wie habe ich mich gefühlt in dem Moment, als ich das gespielt habe? Was war ich für ein Mensch? Und das ist für dich diese Erinnerung. Und das hat für mich auch... Fenster in die Vergangenheit. Ist so. Und das hat auch für mich mit den ganzen Monkey Island Remakes deswegen leider nicht funktioniert, weil ich weiß auch, wie ich als junger Bengel vorm PC saß und in dieser Welt drin war. Und ich habe mich an nichts von dem gestört, was heutzutage vielleicht als störend empfunden wird. Und wenn du dann dieses Remake spielst, dann bist du eigentlich nur auf der Suche nach dem Gefühl, was du hattest, als du es zum ersten Mal damals gespielt hast. Und das Gefühl hat sich bei mir nicht eingestellt. Und deswegen hat das Remake auch für mich nicht funktioniert. Da würde ich gerne was zu sagen. Und zwar finde ich, bei den Remakes von Monkey Island ist, finde ich, der Fehler, dass die Zeichnungen nicht gut sind. Ja, die haben einfach keinen Charakter. Also leider nicht gut, Jede Deviant Art Fanzeichnung ist geiler als das, was die da abgeliefert haben, weil sie halt... Ich weiß es nicht, aber sie sind wohl zu billigeren Leuten gegangen als professionellen Zeichnern oder so. Oder sind in ein Land gegangen, wo sich jemand nicht mit dem Ding auskennt. Vielleicht hat auch einfach nur einer die falsche Variante ausgesucht. Ich glaube, es liegt komplett an Guybrush-Frisur aus dem ersten Teil. Gesicht und Haare sind schon kacke bei den Remakes. Aber so wirklich alles verkackt. Und man hat zwar ständig hin und her geschalten zwischen beiden Versionen, okay. Aber ansonsten hat mir die neue Version nicht viel gebracht. Mhm. Ein Beispiel, was ich gerne oh Gott, das geht jetzt zu lang, ich weiß, aber kurz, folgt mir eine Sekunde. Der Hannes von Giga. Den ihr noch kennt. Der dieses Remake gemacht hat. Der hat ja später, der arbeitet ja bei Crytek und hat so ein Remake gemacht als Tech-Demo einfach nur, wo man gesehen hat, Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, ein paar Settings in 3D mit der Cry-Engine. Das muss man sich wirklich vorstellen, dass da wie so ein begehbares, wie heißt es, wenn man halt sowas begehen kann, aber es eigentlich Wände hat, wie ein Theater, eine Bühne, ja. Und mit vorne und hinten und so, man könnte theoretisch reingehen, aber in diesem Fall hat er das dann doch nur von einer Seite quasi sich angeguckt und dann sah es original so aus, wie die Konzeptzeichnungen zu den Räumen in Monkey Island 2, also er hat das Original genommen und hat diese Zeichnung angewandt auf die Engine und dann sah es genauso aus, wie eine Zeichnung war, aber 3D, so. Und das war eine geile Idee. Da habe ich mir gedacht, fuck, so sollte man es machen. Weil das war irgendwie neu, aber geil, weil es sah aus wie die Konzeptzeichnung, auf denen nur diese Pixelgrafik basiert. Aber du nimmst jetzt die Quelle, du nimmst den Ursprung und machst sie mit der heutigen Technik geil. Das haben sie halt nur nicht gemacht. Als Beispiel, weil es auch zu aufwendig wahrscheinlich gewesen wäre. Crytek, macht das bitte. Geht mal hier zu den entsprechenden Leuten und macht mir den zweiten Teil nochmal genau so. Meiner Ansicht nach. Ich finde, ja, so. Gut. Das wollte ich nur sagen. Entschuldigung, musste kurz sein. Ist lustig, jetzt haben wir den längsten Block über ein Spiel gemacht, von dem es keine einzige Sekunde Spiel zu sehen gab. Mhm. Ja, okay, aber das ist ja... Das ist auch der, okay, das ist auch der wichtigste manchmal. Block, immerhin finde ich. Haben wir Vollgas am Ende jetzt noch. Eine Folge Vollgas rausgekriegt. Ja, das habe ich schon vergessen. Verdammt, es wäre verjährt. Die Comments okay. werden dich dran erinnern. Ich mache weiter. Es kommt nämlich noch ein Spiel für PS4. Nils. Ich würde gerne Nils hören, weil der Nils ist großer Uncharted-Fan. Ja, absolut. Ich meine, es war ja klar, dass dieses brillante Franchise... nicht brach liegen lassen, weil das ja auch exklusiv ist für Sony. Und ich bin auch total gespannt. Es gab ja auch im Vorfeld zu den Konsolen-Releases immer wieder den Hardware-Vergleich. Und letztendlich haben ja auch viele gesagt, dass die PS4 doch leistungsstärker sein soll als die Xbox. Und normalerweise müsste sich das dann ja auch in so einem Titel manifestieren, wenn nicht in der Uncharted-Reihe, die immer das Grafik-Aushängeschild der PS3 war. Ne, dann muss es jetzt auch das Aushängeschild, das ist zu heiß, grafische Aushängeschild sein für die PS4. Und was halt bei Uncharted auch noch geil war, ist, dass das Spiel an sich auch cool war und die Charaktere cool waren und das auch Spaß gemacht hat. Natürlich kann man debattieren, ey, der schießt jetzt 200.000 Leute ab. Ja, okay, ist aber ein fucking Spiel, es ist einfach Gameplay. Ich habe immer großen Spaß gehabt. Wir beide haben den dritten Teil zusammen durchgespielt. Das war auch super. Und wir haben vorhin schon gesagt, wir spielen den vierten auch zusammen durch. Aber auf schwer. Aber auf unser Dark Souls. Ja, genau. Wirklich. Ja. Wir haben auf normal, glaube ich, schon echt gekämpft und gekämpft. Ja. Schiffsfriedhof und vieles noch mehr. Das war ja, auch schwer. Der Schiffsfriedhof. Ja, aber jetzt auf schwer wird der Tod. Ja. Sieht für euch eigentlich Nathan Drake aus in noch Ultra HD als vorher, so aus wie vorher? Also ich hatte das Gefühl, dass... Wie man sich vorgestellt hat. Also die Charaktermodell sieht fantastisch aus, so vom Detailgrad und so weiter her. Mir kommt das Gesicht ein bisschen merkwürdig vor. Er ist einfach alt, soll er jetzt sein. Spielt eine ganze Weile später, ja. Ich hatte auch das Gefühl, der sieht nicht so alt aus, wie er laut der Backstory dann sein soll. Ein bisschen krumm sieht er aus. Der sieht schon alt aus jetzt da. Echt? Also fand ich jetzt, dass er immer noch jung und dynamisch aus für mich. Schon, vielleicht, weil ich alt bin, sehe ich ihn. Ja. Dann wird er, weil er alt ist, der ist auch noch jung. Ich finde es aber, guck mal, sowas gefällt mir viel besser, wenn das ein Charakter ist mit Schwächen. Wir haben ja vorhin über das Charakterdesign geredet von Paradise, wie Sunset City oder was. Oder, nee, Entschuldigung, das danach mit dem Dinosauriern da. Scalebound. Ja, genau, Scalebound. Und so ein Charakter, ja, der trotzdem irgendwie so eine Verschmitztheit hat und so lustig ist und immer einen lustigen Spruch von Lippen hat, aber trotzdem sowas Zerbrechliches hat, der auf den Boden fällt und dann ächzt und ihm tut der Rücken weh, weil er ist schon tausendmal darauf geknallt und er stemmt sich hoch und bringt trotzdem einen Spruch über sein schmerzendes Kreuz, so. Und aber er hat einfach verdammt nochmal einen Sack an Leben, den er in seinem geschundenen Leib mit sich schleppt. Und sowas spiele ich viel, viel lieber als so ein Plastikcharakter, dem nichts irgendwie irgendwas die Laune verderben kann. So, fliege ich einfach mal 100 Meter weiter, da ist und so. Und das hat Nathan Drake hat das irgendwie. Und der hat ja auch noch mit Sully seinen Kompagnon, der noch mal älter ist, und die beiden in einem Dialog immer reflektieren, was sie so machen. Wie alt müsste der denn sein jetzt, ne? Wenn jetzt ja, Drake allein, er konnte ja schon in den Spielen dann manche Sachen nicht mehr. Und ja, es ging ständig darum, wie alt er ist. Und ich frage mich, okay, wie läuft es denn jetzt? Ja, weil schiebst du den dann im Rollstuhl die ganze Zeit? Ist es so wie hier Munch's Odyssey oder was das war? Wo du immer, nee, also, wo du einen in meinem Rollstuhl hattest. Doch, das war Mr. Munch's Odyssey gewesen sein, ja. Was ich übrigens sehr lustig fand, ist, als die Pressekonferenz von Sony angefangen haben, sie einen Trailer zu Destiny gezeigt, aber noch nicht gezeigt, welches Spiel es ist. Und da sah man gerade, wie so Leute im Weltraumanzug so auf dem Mars dann drauf sind. Und ich dachte, oh, Uncharted 4, geil. es geht jetzt irgendwo hin, wo es vorher noch nicht gewesen war. Auf dem Mars. Der Mars ist auch Uncharted. Ich hätte es nicht schlecht gefunden. Jetzt hätte der Sohn von ihm sein können. Ja. Und der Sohn von Nathan Sally. Drake Jr. Jr. Ja. Und Dr. Nathan Drake Jr. Jr. Ja. Also ich freue mich total. Das ist eines dieser Spiele, die mir einfach nur Spaß machen und bei denen ich jetzt auch nicht so streng auf irgendwelche Sachen rumhacke, weil mir das, ich habe einfach schöne Erinnerungen an die letzten drei Teile und an den dritten Teil mit dir. Irgendwie das ist eine schöne Erinnerung, der Schiffsfriedhof, so scheiße er war, irgendwie ist das... War das das, was du denn heimlich durchgespielt hast? Nee, oder? Das war Mass Effect. Ja, wo wir noch 10 Teile fertig hatten, die dann nie gesendet wurden. Ja. Naja, nicht ganze 5. Aber ey, ich muss auch ganz echt zum Messen, wenn ich das nochmal sagen darf, das war ja, vielleicht darf ich jetzt offen drüber reden, das war ja zu der Zeit, ist ja der Kalte Krieg ausgebrochen. und das hat die Narben sind ich tief bin vielleicht sogar immer noch nicht drüber hinweg. Ach, aber ganz ehrlich, ich muss ich hab es immer noch sagen, nicht Mass Effect 3 durchgespielt. Dieses Spiel, also lass mich das kurz nochmal sagen, weil du das aufgebracht hast. Mass Effect, wir haben es so gespielt, wir haben uns einen lustigen Charakter gemacht irgendwie und alles nicht so ernst genommen und das und dieser Charakter hieß hier Günther Shepard und der sah scheiße aus und wir haben die ganze Zeit echt so auf Spannung gemacht. Aber dieses Spiel, ich habe ja die anderen beiden Teile allein gespielt und das hat für mich so eine... Es verdient was Besseres. So wirklich, das, es gibt so wenig Spiele, die mich so im innersten Kern meiner Emotionen getroffen haben, wie Mass Effect. Das hat mir einfach so, das hat in mir was bewegt. Und dieser dritte Teil ist so schön, der trifft teilweise so schöne Töne. Und es ist so ein so schönes Abschiednehmen. Und es, die ganzen Charaktere sind nochmal da und so. Und das hat so einen ganz, weiß ich nicht, so einen Punkt in mir getroffen, den konnte ich nur alleine spielen. Es ging nicht in diesem Setting mit Günther Shepard. Das wäre dem Spiel nie im Leben gerecht geworden. Und deswegen musste ich das, war ich diesem Spiel und den ersten beiden Teilen, die ich alleine gespielt habe, schuldig, das auf die Art und Weise zu spielen, wie ich es gespielt habe, nämlich alleine im Dunkeln. Es war irgendein Feiertag, es waren irgendwie so 3 Tage frei und ich war alleine und ich habe das alles um mich herum ausgeblendet und bin einfach nur in dieses Spiel abgetaucht und habe nichts um mich herum wahrgenommen. Und das ist die einzig wahre Art, wie man Mass Effect spielen muss. So, das ist meine Meinung, weil die Erinnerung, die ich da für dieses Spiel habe, das ist genauso, wie ich heute über Day of the Tentacle rede ich in 10 Jahren über Mass Effect 3 und das hätten wir leider in diesem Setting, wo man dann immer aufnehmen muss und dann musste man immer gucken, ob die Aufnahme was geworden ist und dann heute, wie viele Teile schaffen wir heute und dann musste man wieder aufhören zu spielen. Das hätte nie im Leben ich hätte nie im Leben so über Mass Effect reden können, wie ich jetzt über Mass Effect rede, wenn ich das so gemacht hätte. So, verstehst du, was ich meine? Deswegen, so leid mir das tut, dass ich dir damit vor die Füße gesprungen bin, wie sagt man, auf die Füße getreten gekotzt bin. Gekotzt, glaube ich. Auf die Füße gekotzt. Aber das Spiel, ich kann dafür jetzt auf eine Art und Weise über das Spiel reden, die ich sonst nicht hätte können. Ja. Ist okay. Gut. So. Ist lange, lange her. Lange her. Du musst es auch nochmal durchspielen. Was hier für Exklusiv-Content für dich. Das sind ganz viele tolle Geschichten. Ja. Vielleicht können wir noch mehr so Sachen einstreuen. Wir sollten ja direkt als Podcast EA einfach hast du in der Runde morgen. EA ist in der zweiten Runde drin. Okay, wir mussten sie ein bisschen strukturieren. Sprechen können wir ja eh nicht drüber, weil sie zu Mass Effect 4 nichts gezeigt haben, außer wir arbeiten dran. Ja, aber das ist auch Mass Effect 4. Guck mal, das ist auch wieder, das ist eine Trilogie und die Geschichte von Shepard ist zu Ende. Und die haben aber diese Geschichte von Shepard über 3 Teile erzählt und das ist so eine... Und nicht spoilern bitte, weil ich immer noch nicht... Nein, ich spoilere nichts Konkretes, nur dass man halt das offiziell ist, dass der vierte Teil nichts mit Shepard zu tun hat. Finde ich vollkommen gut. So, und das finde ich auch völlig in Ordnung und deswegen ist das auch eine zack in die Schublade und neuer Anfang. Ich hoffe nur, dass die das schaffen, ähnlich cool aufzubauen wie in den anderen 3 Teilen. Das finde ich halt immer, ich finde es trotzdem blöd, weil es nimmt dem Ganzen so diesen Status einer abgeschlossenen, geilen Geschichte, wenn es dann immer, ja, okay, wir rebooten das jetzt, wir nehmen einen anderen Charakter, so viel Respekt haben wir noch vor der Geschichte. Reboot würde ich das nicht sehen. Also. Ja, aber das ist doch wie bei Halo auch, dann ist die Master Chief-Geschichte zu Ende, dann kommt jemand anders. Ja, das ist wie wenn Freddy 8 Teile hat und danach kommt dann neuer Freddy gegen aber Jason. Aber Freddy spielt ja auch auf der Erde und so weiter. Das Mass Effect-Ding ist ein in sich geschlossenes Universum mit Rassen und unendlich vielen Geschichten, die erzählt werden können, die sich nicht um den Shepard oder sowas dann kümmern müssen. Und dann, warum nicht mal Jahrtausende in die Zukunft gehen oder Millionen irgendwo hin oder whatever damit machen? Die haben ja im Teaser gestern gezeigt, wir wollen vielleicht Rassen zeigen, die man bisher noch nicht gesehen hat und so weiter. Ich fand das unendlich faszinierend als Sci-Fi-Fan, das Universum. Mhm. Und unabhängig vom Shepard und wie es zu Ende gegangen ist und so weiter. Ich möchte da mehr von sehen. Ja, okay. Ich merke schon, du bist ja jetzt so ein Fanboy, dass ich da jetzt bei dir nicht landen kann. Aber ich finde es immer nicht so schön, dass die tun dann immer so, als hätten sie was auserzählt und anstatt dann was Neues zu machen, dann natürlich ist es ein großer Name und dann wird halt was anderes einfach in dem gleichen Universum gemacht. Ich finde das immer so ein bisschen fantasielos. Nimm Assassin's Creed als Beispiel. Das ist wieder... Da kommen wir ja gleich zu noch. Kommen wir denn heute noch zu? Ubisoft, weil ich meine, wir machen ja jetzt locker noch eine Stunde, gell? Nein, wir sind ganz gut im Zeitplan. Aber die können ja auch nicht einfach so... Nee, wir machen jetzt weiter. Die können wir nicht abhaken. Wir sind nämlich jetzt mit den Exklusivspielen durch. Und kommen jetzt zu einer Firma, die sehr viele Multiplattform-Spiele macht. Das ist nämlich besagte Firma Ubisoft. Und es geht gleich los mit einem Spiel, was auch letztes Jahr für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Leider auch erst 2015 jetzt erscheinen wird. Aber auch hier gibt es einen neuen Trailer. Jetzt ist gleich dran der Talk über The Division von Ubisoft. Ich habe mitgezählt, genau 3-mal Gänsehaut bekommen. Es war so ein bisschen so, natürlich nicht inhaltlich und wie die Spiele rübergekommen sind, aber als der Trailer zu diesem Zombie-Spiel dann gekommen ist, der überhaupt nichts mit dem Game zu tun hat. Dead Island, ja, musste ich auch dran denken. Emotional natürlich, ja, dann. Also ein sehr interessanter Ansatz für eigentlich einen Multiplayer-Shooter. Ey, was für eine Qualität mittlerweile Games-Trailer haben, ey. Da kriegt doch David Fincher. Es war fantastisch, wie die innerhalb kürzester Zeit mit ganz minimalistischen Mitteln Sachen. Ja. So, das ist so dieses, was man auch so bei Autoren sagt. Manchmal ist es besser, nicht explizit zu schreiben, was passiert, sondern den Leuten so Raum zur Entfaltung ihrer Fantasie zu lassen. Ja. So ist es bei diesem Ja, auch Trailer dieser auch wunderbare One-Shot. Ich meine, deswegen kam ich gerade mit David Fincher, man hat es ja schon 100.000 Mal gesehen. Mhm. Aber der kauft sich danach eine PS4 oder so, weil der denkt, geil! Mhm. Der mag ja so One-Shots. Und das war halt einfach eine geile, das, in einem Film wäre das der Hammer gewesen. In einem Film wäre das eigentlich verschenkt für einen Spieltrailer. So dumm wie es klingt, aber eigentlich ist diese Machart, wie das, der ganze Anfang, ich würde mir den Film angucken. Das ist ein Trailer, ich gucke ihn. Wie, also wie zum Film meine ich, würde ich gucken. Wie viel bleibt da im Spiel aber von übrig? Ist mir egal. Ist mir völlig egal. Das weiß man nicht. Aber was ich cool finde, ist, ich finde an sich diesen Timelapse-Effekt, den es am Anfang hat, den finde ich relativ abgeschmackt, weil man den so oft sieht. Aber hier ist es so cool, weil es so viel Geschichte transportiert, mit so kleinen Veränderungen in diesen Zimmern und auf den Tischen und all diesem Kram. Und das, man kann sich das so cool daraus zusammenreimen, nur aus diesem Voice-Over und diesem Effekt. Und das ist eine super Idee und richtig cool gemacht. Also ich finde den auch sehr emotional und generell, also Ubisoft, ich weiß nicht, ob ihr mal diese Trailer gesehen habt zu einem Spiel, das wollte ich auch erst noch reinnehmen, weil es auch ein E3-Thema ist, aber jetzt halt schon rauskommt, dieses Valiant Hearts, die sind auch überragend, die Trailer, die sie dafür gemacht haben, das ist dieses erste Weltkriegsspiel, also die haben das schon echt gut raus und es gilt hier ganz genauso. Ja, wir werden es ja eh gleich noch mit weiteren Ubisoft-Trailern sehen, also rein, was so Varianz und Schnitt angeht, da sind auch ein paar coole Sachen, auf die wir uns gleich freuen können. Das ist richtige Kunst, ey. Gar nicht wusste bei Division oder nicht so im Hinterkopf hatte, dass es so ein Apokalypsen-Szenario hat, das war mir gar nicht mehr so präsent irgendwie. Man verbindet den Namen Tom Clancy einfach auch mit was anderem. Ne? Als einem Apokalypsen-Ding. Stimmt. Und mit gut erzählten Geschichten. Mm-hmm, ja. Ja, der hat, also Tom Clancy hat schon ganz interessant. Aber jetzt hier ein bisschen mit dem Holzhammer, hör mal kurz den Tom Clancy ein. Ja. Der hat's verdient. Man weiß ja auch nicht, wie viel Tom Clancy ja damals noch selbst geschrieben hat. Er hat denn den Namen als Marke ja an die Ubisoft-Schreiber dann weitergegeben. Ja, mach ich auch unter dem Namen Simon Kretschmer, kann ja auch jeder schreiben. Solange er mir das Geld natürlich überweist. Hat mir noch keiner gemacht. Oder deiner Familie, so wie bei Tom Clancy mittlerweile. Nee, ich will schon das Geld. Ich will, dass man das direkt Grabesstätte A, B, Reihe 4 in so einem Briefkasten, der in meinem Grabstein ist. Kipp mir einfach Gold auf deinen Hat dein Grabstein einfach... Nee, das klaut er. Ich dachte, der hat einfach so einen Briefschlitz im Grab, wo du einfach die Scheine reinwerfen kannst. Herrlich. Gut, weiter geht's. Okay. Schön, ey. Kommt leider erst 2015 The Division, was dieses Jahr kommt, wenig überraschend, weil es ungefähr in jedem Oktober einen Teil dieser Serie gibt, ist folgendes. Spoiler. Ach, das Quartals Assassin's Creed? Ja. Naja, ich sag mal so. Ich sag mal so, ne? Die Stadt, ziemlich cool und ich habe ein bisschen Hoffnung, im Hinblick darauf, dass es halt jetzt exklusiv ist für PC, PS4 und Xbox One, dass sie nicht mehr darauf schauen müssen, dass es halt auf den alten Konsolen auch noch läuft und ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus. Aber dafür, dass es jetzt schon relativ umfangreicher Einblick in den Singleplayer ist, sieht man sehr wenig effektive, wirkliche neue Spielelemente. Das sieht halt alles aus wie was man schon sehr oft gemacht hat. Und das kickt einen natürlich irgendwann auch nicht mehr so, dieses, dass man überall klettern kann und runterspringen und die Leute meucheln. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr jetzt... Also ich muss sagen, Black Flag zum Beispiel, da war überraschend viel Neues drin und so. Und hier, das wirkte jetzt sehr konventionell so in der Art und Weise, wie sie es präsentiert haben. Das Verkaufsargument war doch, man kann jetzt schleichen bei Assassin's Creed. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist auch komisch, weil gefühlt bist du doch in jedem Teil schon geschlichen. Eigentlich, also ist denn das jetzt Neues? Eigentlich schon. Ich würde dir auch beipflichten, also ich habe auch als nicht großer Fan der Assassin's Creed-Serie mit Black Flag ziemlich viel Spaß gehabt, einfach weil sie das gute alte Pirates-Feeling wieder zurückgebracht hat ein wenig. Grafisch sieht das absolut cool aus und das Setting finde ich fantastisch. So französische Revolution kann man echt viel da rausholen. Es ist Assassin's Creed eben und ob jetzt 4 Spieler simultan Koop da jetzt so den richtigen Kick da nochmal bringt, mein Bier ist es nicht unbedingt. Meins auch nicht. Doch, der 4er-Koop macht mich ein bisschen heiß zusammen, aber auch nur mit der Kombination der Zeitepoche, in der er spielt, weil ich finde das noch am reizvollsten irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum mich das irgendwie anmacht. Ich mag irgendwie Revolution scheinbar einfach. Das war das hätte schon vor etlichen Assassin's Creed kommen müssen. Das war eigentlich so ein No-Brainer. Ist wirklich ein No-Brainer, dachte ich mir auch gerade. Ja, ich finde es auch, wie immer, ist man nicht anders gewohnt von Assassin's Creed optisch. Ab 18 vor allem. Heißt das, es wird härter? Man weiß es. Zumindest ist es mal, wie immer, optisches Aushängeschild, wollte ich sagen. Ich finde die Epoche auch sehr schön, wie lebendig die Straßen wirken. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist eine Zeitmaschine, in der Zeitmaschine und guckt sich das so ein bisschen so an. Mensch, ja. Kann ein bisschen interagieren. Und die haben ja auch durchaus so ein bisschen den Anspruch, auch immer historisch akkurat zu sein. Zumindest also jetzt nicht Oxford... ne? Authentisch, aber... Ja, na gut, wenn sie alle... Ich hätte es schon gar nicht gefunden, wenn sie alle Französisch geredet hätten und nicht oui, oui, non, non, you gotta go to the Bastille. Ja, aber was wollte ich sagen? Genau, ich bin mal über diesen Multiplayer-Part, am Ende standen die da alle auf dem Schafott. Ich weiß nicht, wie das ist, ob das jetzt wie bei Dark Souls ist, dass man dann irgendwie einsteigen kann. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ist das ja so wie bei MMOs aktuell, diese typischen Dynamic-Events, ne, wo du dann nicht nur zu Instanzen hin und hin gehst, sondern ab und zu dann irgendetwas abläuft. Zum Beispiel, das ist so eine feste Welt, wo man sich reinpacken kann und um die Uhrzeit passiert die Assassination oder hier, dass da der Kopf abgetrennt wird. Und da können sich Leute, wenn sie auf ihren Abenteuern sind, einfach dort gemeinsam einfinden. Mhm. Ne, dass du irgendwie vier Leute zusammen auf so einer Map immer hast und jeder sich dort austoben kann. Das kann auch sein. Was zum Beispiel ja auch total interessant wäre, wenn das so ein Ansatz ist. Ich find's gut, dass es das mir das Gefühl gibt, es geht nicht, obwohl es war viel Templer drin und so, aber es geht jetzt nicht um diese übergeordnete Geheimlogen-Kramer, sondern irgendwie, du hilfst so ein bisschen in der Chaosstadt aus, also und so kannst dich für gut und böse entscheiden, finde ich irgendwo als Prämisse interessanter als stellenweise das, was ich von Assassin's Creed mitbekommen habe. Ich habe ja auch nicht alle Teile gespielt und vielleicht gab es es auch schon, aber es war oft mehr so töte Person X mäßig. Und hier habe ich das Gefühl, ich kann irgendwie auch rumlaufen und die Französische Revolution war schon hart und vielleicht kann ich sie ein bisschen weicher machen. Oder härter. Jetzt mal, ja, oder noch härter. Ja. Vielleicht war sie mir auch nicht hart genug. Ja, ganz genau. Ich mochte auch schon, nee, ich mochte auch hier, wie heißt es, Mercenaries für die Xbox. Daran musste ich denken, weil es war ein GTA-mäßiges also Open World. Auf einem Kriegsschauplatz. Und das war cool, dass eben wirklich auch überall um einen rum permanent Krieg war. So wie hier einfach permanent Leute abgestochen werden und irgendjemand, also man sollte aufpassen, wo man hingeht. So. Und das finde ich eine Welt, in der man für ein Videospiel sich gerne bewegt. Mhm. So. Gut. Ich werde es mir tatsächlich mal angucken. Es geht weiter mit der Fortsetzung zu einem meiner Lieblingsspiele aus 2012. 18. Oder? Ach, die von Far Cry, die wissen das, schon, wie das läuft. Da war bei der Pressekonferenz war jetzt noch ein bisschen Gameplay hinten dran. Das kommt hier nicht mehr. Das kommt nicht mehr, schade. Weil das sah noch ziemlich cool aus, auf jeden Fall, gegenüber dem. Obwohl ich als Nicht-Far Cry-Spieler, ich fand es eigentlich auch ziemlich cool alles. Ey, ich auch. Ich bin froh, dass sie ihrer Linie treu bleiben. Der absoluteste Bösewicht von allen ist immer der mit der steppertsten Frisur. Ja. Aber auch der am psychopathischsten redet und die geilsten Monologe hält. Also das haben sie beibehalten und das scheint jetzt, ist es der Bruder vom Protagonisten oder was? Ich glaube, es ist unabhängig davon, oder? Ja, irgendwas müssen die miteinander wohl zu tun haben. Also er mag ihn schon. Von wegen, ich erkenne, diese Augen erkenne ich überall, lass uns ein Foto machen und so. Ist zumindest ein interessanter Ausgang als, oder schon ein interessanter Auftakt als einfach, oh, du bist mein Gegner und ich werde dich töten. Ja, ich glaube auch, dass es eben erst bist du noch so der Buddy und dann irgendwann entscheidest du dich, dass es einfach too much ist, was der so abzieht. Also was man nachher in der Trailer oder in der Ingame-Footage gesehen hat, die hier nicht mit dabei war, da hattest du ja vor einiger Zeit in irgendeinem anderen Videos dann ausgeführt, glaube ich. Nee, ich habe nichts gesehen bisher von vier. Oder ich weiß nicht, wer es dann gewesen ist, aber wo es hieß, dass es dann sehr viele verschiedene Klimazonen dann geben sollte, wo man das Spiel, weil das Spiel ja an irgendeinem Berg... Doch, das hat Simon mal gesagt. Ach, das habe ich auch Diskussion, kommt mir bekannt die Diskussion vor. War von mir, weil genau daran muss ich denken, als sie dieses Gameplay gezeigt haben, da geht man eben von oben, ganz oben, wo es ein bisschen Schnee verhangen ist, tiefer zu so einer Dschungelebene mit einem Wingsuit dann auch noch runter. Da und hat er wohl recht gehabt, der Simon. Und das sah schon ziemlich geil aus, alles, also was sie dann von der Location gemacht haben. Ey, Far Cry, wirklich, wenn ihr den dritten, den könnt ihr immer noch spielen, der ist einfach so gut. Der vierte wird einfach geil. Ich mag Ubisoft. Die haben dieses Jahr echt die geilsten Sachen am Start. Ich bin richtig froh, dass die da sind. Danke, Ubisoft. Nicht? Kannst du nicht? Klar. Doch, du hast auch Far Cry 3 gespielt, gell? Nur ja, nicht leider durch nur oder so. 2 Stunden oder so. Echt? Ja. Ach, das wird so gut noch. Für alles Mögliche kommt es raus, ne? Das, also. Das kommt für... Außer Wii U. Ja. PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und PC. Ich sehe auf jeden Fall, dass der Diktator wird vielleicht Besuch bekommen von einem anderen Diktator in Game One-Dreh. Könnte ich mir aber vorstellen, um das alles mal zu lernen. Ich prophezei mal, dass man es vielleicht nicht unbedingt auf der PS3 oder Xbox 360 spielen sollte. Das sollte man schon sich am PC oder auf den Next-Gen-Konsolen holen. Komisch, dass nicht Next-Gen, kommt auch Next-Gen. Ein Diktator-Praktikum macht er dann bei der andere. Das ist der Dreh schon vorprogrammiert. Aber brauchen wir gar nichts mehr machen. Gut. Es kommt noch ein Spiel jetzt von Ubisoft, was der obligatorische neu angekündigte Titel war, obwohl es schon sehr lange, ich glaube, da wurde zwischenzeitlich schon mal eins eingestellt. Ja, gerade eben, glaube ich, eingestellt, nachdem dieser Titel angekündigt wurde. Oder so. Dann bekannt, dass der lang in Entwicklung befindet, der jetzt nicht mehr kommt. Genau. Guck mir das echt komplett an. Das geht sehr lange. Vielleicht steigen wir zwischendrin mal aus. Aber wir gucken mal kurz rein. Es ist nämlich auch eine sehr lange zusammenhängende Spielszene aus einem Multiplayer-Match. Hier kommt das neue Rainbow Six. Es ging jetzt doch schneller rum, als ich es in Erinnerung hatte. Mhm. Super. Was ist das große Feature, ohne dass ihr jetzt nochmal auf den Zettel schaut, an dem neuen Rainbow Six? Ihr müsst es erraten, was das große Feature ist, was sie auch in der Demo sehr eindringlich darstellen wollten. Durch alles schießen halt? Ja. Und das Verriegeln der ganzen... Nee, also die Prepare-Ring-Phase. Ubisoft hat eine neue Engine gebaut, die heißt Real Blast Engine. Und das Feature ist, dass man quasi alles zerstören kann in der Spielwelt. Und ich finde, das macht's auch ganz geil. Also per se muss ich sagen, das ist überhaupt nicht mein Genre. Ich mag so Multiplayer-Team-Shooter mit so Taktik nicht. Und es ist auch sehr idealisiert natürlich alles dargestellt, wie sie untereinander kommunizieren und wie gut alles klappt. Aber so, dass man überall durchballern kann oder so Löcher in Decken und Wände sprengen kann und so, das sieht schon richtig geil eigentlich aus. Mich wundert, dass es nicht, also ist es etwas, was jetzt wieder neu ist? Weil das habe ich vor 15 Jahren in Red Faction gemacht. Ist vielleicht ein, also ich habe fast alle Rainbow Six auch gespielt und auch damals noch Hostages, was irgendwie für einen alten 286er oder so ein ganz schlechtes, rotziges Spiel, selbe Thematik. Und ich habe es auch online gespielt auf der Xbox 1 damals. Ja. Und das ist wirklich ein feuchter Traum. Und scheiße, es ist exakt so, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Wie auch Counter-Strike schon damals eigentlich in der heutigen Welt hätte sein müssen. Ja, weil genau darum geht's. Ja, genau das ist es. Teamtaktik, Absprache, klare Ziele und natürlich das mit den Wänden durchschießen ist eigentlich ein Muss. Jetzt komme ich wieder mit Left 4 Dead, weil... Ja, aber es der, kommt, ja. Nee, weil die Notwendigkeit sich der Absicht... Ich meine, du hast es gesagt, sehr idealisiert. Natürlich, klar, so wird ein Spiel nie stattfinden. Allein, dass die auch nie durcheinander reden und alles, ja, und wie reibungslos. Aber wenn du ein Team hast, ein Squad hast aus 5 Leuten und du spielst wirklich zusammen und versuchst, teambasiert zu spielen, jeder hat so seine Rolle irgendwie mit also Public wird das schwierig wahrscheinlich, aber wenn du deine Squad hast mit Leuten, die sich kennen und so, kann ich mir das auch lustig vorstellen. Das ist sowieso LARPer, das sind dann Hostage Rescuer Roleplayer oder so. Ich sage, wir bleiben in Character die ganze Zeit. Wenn du tot bist, sagst du auch nichts. Ja. Ich hatte mal, also in meiner Xbox-Phase, da waren tatsächlich auch, war ich in einer Gruppe von auch 3-4 Leuten oder so, die das halt schon gut konnten und auch schon taktisch sich solche Anweisungen in die Richtung gegeben haben. Ich war dann immer der Depp, der irgendwie eine Granate zur falschen Zeit geworfen hat, ohne es anzukündigen oder ähnliches. Und ich glaube schon, dass es Leute geben wird, die das genauso spielen, gerade weil sie es geil finden, das so zu spielen. Und ich finde super, wenn das Spiel das auch ermöglicht, dass man so einigermaßen so spielen kann, ohne dass man ständig gucken muss, wo bist du nochmal, du bist wo, du bist da und so, okay. Gut, wenn das wirklich so funktioniert, also jeder weiß ja, wie enorm das bei Counter-Strike funktioniert und bei den alten Rainbow Sixes, die ja auch zu den beliebtesten Multiplayer-Sachen gezählt haben, speziell konsolentechnisch auf der alten Xbox. Ich kann da nicht so viel dazu sagen, weil mein Genre ist es nicht ganz, aber ich kann schon erkennen, dass es etwas wäre, was richtig reinhauen kann. Wie lange ist es her, dass es ein Rainbow Six auch wirklich gab, außer Vegas? Ne? Lange schon. Sehr lange. Vegas war aber auch nicht schlecht, stimmt. Da gab es noch ein zweites, oder? Da gab es Rainbow Six Vegas 1 und 2, aber die sind ja auch schon 6-7 Jährchen fast her. Ja, und davor gab es auch lange nichts. Genau. Es gab die PC, es gab diese PC-Phase, wo eben wirklich jedes Jahr auch ein neues rauskam. Das SWAT noch, das war auch so. Ja, ach Gott. Ey, ich freue mich. Ich finde das geil. Passt perfekt in die jetzige Zeit. Zum Ende kommen der heutigen E3-Session, machen wir noch einen kurzen Schwenk zu Square Enix. Die haben nämlich... Ein Schwank über Square Enix. Ja. Bei Microsoft eigentlich auf der Xbox-Konferenz ein neues Spiel gezeigt, einer sehr beliebten Serie. Und danach haben sie gleich noch ein zweites Spiel angekündigt mit der gleichen Hauptdarstellerin. Das gucken wir uns zuerst an. Das ist nämlich das unspektakulärere. Ja, dann steht der Titel hier aber ein bisschen falsch, ne? Wieso? Hier hast du The Rise of the Tomb Raider. Entschuldigung, aber das macht es jetzt auch nicht besser. Okay, aber Rise of the Tomb Raider geht schon ein bisschen besser als The Rise of the Tomb Raider. Ich weiß, warum heißt es Rise of the Tomb Raider? Das ist ein voll komischer Name. Vielleicht wie so Star Trek Into Darkness. Nee, Dark Knight Rises. Ich wollte gerade sagen, Dark Knight Rises. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber Rise of Tomb Raider ist doch, Rise besser. Of Tomb Raider würde noch gehen, ohne das The. Noch Rise of The. Rise of... Ja, aber das ist, meine ich ja, Rise of Tomb Raider wäre einfach als Titel an sich noch besser. Ja. Aber das ist natürlich der Name ist ja auch nicht so relevant. Generell finde ich es ziemlich geil. Es war ja lange irgendwie die Diskussion darum, ob das Reboot jetzt überhaupt erfolgreich war oder nicht, bis Square Enix irgendwann mal gesagt hat, ja doch, wir haben damit Geld verdient. Nach langer, langer Zeit. Angekündigt. Leider muss man ja sagen, ich meine, wir haben jetzt gerade mal Juli 2014 und es erscheint Holiday 2005. Oder meinen die damit, die meinen schon Ende die meinen schon Weihnachten 2015 dann damit, was ich ziemlich schade finde, weil da hatten wir ja auch zu dritt die Diskussion damals. Ich fand das Tomb Raider ziemlich geil eigentlich. Hätte ein bisschen mehr Rätselgehalt wie die alten Tomb Raiders vertragen können. Und für mich, abgesehen von Story und den Charakteren, wie die Cutscenes so verbaut waren, war es für mich das bessere Uncharted. Die haben natürlich Naughty Dog das bessere Charakterdesign, wie das ist, aber rein vom Spielerischen her hat es mir mehr Spaß gemacht als das. Und da freue ich mich persönlich eher. Also ich fand's, ich habe es auf der PS4 gespielt, mir hat es auch echt Spaß gemacht, grafisch war es sehr, sehr cool, atmosphärisch, der Regen und so weiter. Mir haben auch ein bisschen so die Ruhepassagen gefehlt, der klassischen alten Rätsel, wo man einfach auch wusste, es gab zwar überall so Sachen, die man finden konnte. Zu viel Geballer. Ja, wo man dann so diese Höhlen, Secret, diese geheimen Höhlen finden konnte. Die waren konnte. Immer so klein auch. Die waren klein und man hatte dann im Prinzip nur so maximal zwei kleine Rätsel kombinieren müssen oder so und dann hatte man die Höhle durch, aber so Tomb Raider war für mich auch immer so ein Moment, ich bin in einer verlassenen großen Grotte und ich habe wirklich Zeit, um dieses Rätsel aus, ich kann hin und her laufen, ich muss daran überlegen. Ja, es erschlägt einen fast mit der Größe des Rätsels so. Genau. Also, ja. Das hattest du gar nicht. Da war, es war einfach so, das war nur so ganz kleine Pfade neben einem gigantischen Actiongeballer. Ich fand Uncharted auch von der Menge der Charaktere ist für mich. Aber die sind ja sicher auch so ähnlich. Ich fand es geil, dass sie das neu gerebootet haben und die Lara zu einem jungen, verwundbaren Ding gemacht haben. Sie haben es teilweise ein bisschen übertrieben fast schon. Aber so, das ist halt der logische, das logische Sequel. Ich kann überhaupt nicht mehr reden. Wie war ja bei Batman auch so. Mhm. Am Anfang wurde er geformt und geschmiedet unter Schmerzen und Blut. Es ist Survivor-Porn. Ja. Tomb Raider, den neuen Tomb Raider. Habe ich gerade erfunden. Ist ganz okay, oder? Kann man nehmen. Begriff, kann man auch hier so unten reinschreiben, der also hinten auf die Packung Survivor Porn. Kretschmer abfüllt. Oder einfach Simon Kretschmer draufschreiben. Rating Kretschmer. Kretsch. Ja. Ja, schön. Und so das Temple of Osiris, das war nicht Koop vorher, ne? Oder Vierer-Koop war es nicht. Zweier-Koop ist es gewesen. Ich muss immer an diese so Dungeon-Adventure-Puzzle-Zelda-Games dann denken. Also jemand, der eine drückt die Steintafel und dann geht oben ein Gang raus, dass man drüber gehen kann. Das könnte durchaus viel Bock machen. Mir war vielleicht ein bisschen zu viel Action dann zwischendurch drin. Aber das ist auch geschmacklos. Sieht ein bisschen belanglos jetzt aus irgendwie. Oh. Ja, Diabolo-Setting. Ja, nicht für mich. Im Humble-Bundle irgendwo mal für einen Cent. Oder so. Aber nur wenn ich es nie spiele. Ich kauf's dann nur mit. Für die Sammlung. Ja. Für die Sammlung, genau. Gut. Das soll dann reichen. War unsere erste Hälfte der E3-Pressekonferenz Nachklapp-Besprechung. Es war ganz schön anstrengend, muss ich sagen, weil es hat bestimmt hier auch 42 Grad im Studio. Halt echt. Ich habe auch nichts gegessen. Morgen setzen sich nochmal eine andere oder eine teilweise identische, teilweise andere Viererrunde hier zusammen, um über noch jede Menge andere Sachen zu quatschen. Es gab ja noch Electronic Arts und heute ist noch Nintendo und auch von anderen Firmen gibt es noch ein paar kleine Sachen wie Dead Island 2 oder Warner hat noch ein paar Geschichten am Start, wie das neue Batman und sowas. Da wird es nochmal eine Fortsetzung geben, aber vielen Dank, dass ihr euch jetzt heute alle mit mir die Zeit genommen habt, um das zu bequatschen. Das war sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. War lang, aber musste sein. Genau. That's what she said. Und sogar richtig schön diszipliniert. Ja, total. Ja, Sebastian, ach, den packen wir jetzt noch hinten rein. Nee, das lasse ich drin. Ja, die Faulheit, gell. Da ist schon, innerhalb einer Stunde ist der Gras drüber gewachsen. Ich finde, es wäre sehr despektierlich ihm gegenüber, wenn wir ihn jetzt einfach rausschneiden. Ich dachte ans Ende schneiden, aber ist egal, ist okay so. Ich dachte, wir wollten ihn jetzt als rausschmeißen sozusagen. Oder wir synchronisieren ihn neu in der Stimme. Ja, aber jetzt habe ich ja kein Ende dann mehr, wenn ich das jetzt ans Ende schneide. Na, dann mach doch. Dann ist es ja total irritierend, wenn das jetzt Gespräch käme, obwohl man ihn vorher gar nicht gesehen hat. Einfach tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.